Was ist mit dir los? Ich bin gut drauf, das war lustig. Ich bin stolz auf mich, dass ich das gemacht habe. Okay, jetzt ist, haben wir alle mitgekriegt. Bist stolz. 2016. Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Sag mal, stell dich doch auf den Balkon und sing da. Ja. Sag mal, die ist ja am Rausch. Gut, die Katze ist weg. Das ist das Gute. Naja. Ja. Die Katze ist weg, das ist gut. Und ich muss jetzt nicht mehr so, also ich mache jetzt in Zukunft nicht mehr so komische Stunts mit, wir fangen an zu senden und ich schneide später irgendwas rein. Das mache ich nicht mehr. Zu Recht. Aus dem Alter bin ich raus. Das ist absolut. Das muss jetzt alles on the fly passieren, in der Sendung. Sprich, ich lasse jetzt hier einfach das Intro reinlaufen. So, ja. What's up? Geht alles live in der Sendung sozusagen. What's up? Ja, schön. Du hörst es aber gar nicht, wa? Nee, habe ich nicht gehört. Das habe ich auch absichtlich so eingestellt, dass du mir dann reinreden kannst. Du bist dann immer, wenn ich gar nichts sage, so verwirrt, dass du einfach in so eine Art Schockstarre verfällst. Absolut, das hat mich auch die letzten 8 Podcast-Jahre ausgemacht, dass wenn niemand was sagt, ich völlig verwirrt bin. Genau. Force of Truth. Habe ich jetzt auch hier einen Button. Force of Truth Button. Was ist das denn jetzt wieder? Also ich habe das Horse of Truth für besondere Momente. Dann habe ich für den jetzigen Moment so einen Pistolenschuss. Das ist, ich glaube, mein Lieblingsbutton. Mein neuer Lieblingsbutton. Ja. Und natürlich das hier. Du hörst nichts, aber ich... Ach, du hast es eingespeist in die Soundspur. Das ist alles hier. Nee, das ist alles... Also das ist ja das Problem. Ich kann dir irgendwie... nicht mein Tonsignal senden über Skype. Ich kann dir nur mein Mikrofon senden. Ich habe da vorne nämlich mal so ein bisschen rumprobiert, damit du auch hörst, was ich hier für unfassbar geile Soundtechniken, muss man ja fast schon sagen, abfeuere. Ja, ja. Ich kann mir zum Beispiel selber, hier habe ich so einen Button, da kann ich mich als DJ bezeichnen. DJ! Wahnsinn, mit so einer Roboterstimme. Hast du natürlich jetzt auch nicht gehört. Aber ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich dir mein Tonsignal schicken kann. Ja. Ja. Scheiße, aber was willst du machen? Ja, und wenn es zum Beispiel so einen tollen Moment gibt, also es gibt bei uns hier das Horse of Truth, das habe ich mir von Tony Hinchcliffe abgeguckt, immer wenn jemand die Wahrheit sagt, also was krasses, aber es ist halt die Wahrheit, dann gibt es das Horse of Truth. Und das kam jetzt wahrscheinlich. Ja, das kam jetzt. Ich habe noch nie was von Tony Hinchcliffe gehört, aber ich hasse ihn jetzt schon. Das ist ein toller Mann. Aber du wirst dich fragen, was soll denn eigentlich das alles? Es war immer so eine schöne Gesprächsrunde. Ich kann dir sagen, es gab einfach bei der letzten Sendung mir zu viele Klagen. Ja. Die schlimmste Klage, Chris, ich muss es jetzt gleich loswerden, weil das brennt mir wirklich schon den ganzen Tag, eigentlich die ganze Woche unter den Nägeln. Die schlimmste Klage bezog sich auf meine Creed-Review. Da haben Leute gemeint, Alter, du hast so viel gespoilert. Ja, du hast auch wirklich viel gespoilert und ich habe auch null Bock mehr zu gucken jetzt, also wirklich. Ja, genau, das habe ich mir auch anhören dürfen. Ich hätte viel zu viel gespoilert. Ja, es war auch so. Ja, jetzt passt mal auf, alle Mann. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich werde nie wieder spoilern. Ja. Ich finde es zwar ein bisschen abwegig, dass wenn man über einen Film spricht, der auch gut Rocky 7 heißen könnte, dass sich da die Leute, Moment, drüber aufregen. Da kann ich jetzt schon wieder nicht ausrasten. Du kannst danach ausrasten. Nee, will ich nicht. Dass sich da die Leute darüber aufregen, dass ich die unfassbare Storyline hier spoiler, dass Rocky Krebs kriegt. Aber das kannst, wer bist denn du, dass du uns passiv Creed-Zuschauern, zukünftigen Creed-Zuschauern vorwegnimmst, was wir als essentiellen Versatzstück der Story halten. Ja. Ich zum Beispiel wusste nicht, dass der Krebs kriegt. Ja. Ich für meinen Teil hätte gedacht, Mensch, meine Güte, da kriegt der Krebs. Das wiederum lässt ja natürlich die komplette Serie in der Schwebe hängen, ob es da noch einen Creed 2 geben würde oder Rocky 8. Naja, mit Creed hat das ja erstmal nichts zu tun. Da wird es noch einen zweiten geben, Chris. Ja, so, das ist jetzt auch schon ein epischer Spoiler. Jetzt habe ich mich schon drauf gefreut, dass die Hackfresse stirbt. Jetzt stirbt er doch nicht. Ja, jetzt pass mal auf, ein riesen Spoiler wäre zum Beispiel, wenn ich verraten würde, dass Adonis seinen finalen Kampf verliert. Das wäre ein Spoiler. Ja, dann würde verliert ich er wirklich den letzten der Kampf? Der verliert den letzten Kampf. Dass, wenn ich das gesagt hätte, würde ich den Aufschrei verstehen. Ich würde selbst Leute verstehen, die sagen, hey, ich find's scheiße von dir, dass du verraten hast, dass Han Solo von seinem eigenen Sohn in Star Wars 7 erschossen wird. Das würde ich auch wirklich... Wird er ja noch nicht mal, wird er erstochen. Erstochen. Das würde ich echt, also da würde ich ausflippen. Aber wenn man verrät, dass Creed, Rocky Creed, Krebs hat. Dass Creed Rocky kriegt. Das, also, nee, wirklich, da habe ich kein Verständnis mehr dafür. Aber gut, dann erzähle ich auch nichts über Hateful Eight. Ich hätte mich heute wirklich zurückgehalten mit Spoilern. Hätte vielleicht höchstens verraten, dass, also das ein toller Film ist. Quentin Tarantino wieder ein Cameo hat. Ja, aber nicht so... So wie man es sonst von ihm kennt, würde ich mal sagen. Also wird dann in die Luft gesprengt, dass nur noch die Schuhe da qualmt stehen. Du, ich werde keine Film-Reviews hier mehr abhalten. Das war wirklich fundiert. Kannst du dich noch an diesen Hollywood-Reporter erinnern, der irgendwann mal weg war und dann gestorben ist? Mhm. In der Rolle habe ich mich hier schon gesehen. Absolut, nur dass du nicht gestorben bist. Ja, aber nur daran scheitert es bei mir noch. Und da kann ich schon mal einen kleinen Ausblick, auch einen Spoiler auf die Zukunft geben. Auch da gibt es ja die Statistik, dass 10 von 10 Menschen sterben. Ja. Und ich bin mit dabei. Also da könnt ihr euch also schon mal drauf verlassen. Das Leid einholen, ja. Meine Güte. Ja, nee, das war aber auch wirklich zu viel, dieser Spoiler, muss ich wirklich sagen. Ach, da muss man auch mal durch. Als ich hatte, Podcast-Fan. Warte mal, wo kamen die denn nochmal her? Aus welcher Ecke diese Diskussion? Das war eine unfassbar... behämmerte, aber dennoch sinnvolle Diskussion. Warte mal. Mhm. Genau, Kritik. Es gibt normale, also es gibt ungerechtfertigte und gerechtfertigte Kritik. Wie ist das Fachwort für gerechtfertigte Kritik? Wie nennt man das nochmal? Nicht profunde, sondern? Ach so, konstruktive. Konstruktive. Wer, da hatte ich die Diskussion, wer zum Teufel gibt eigentlich das Prädikat konstruktive Kritik der die konstruktive Kritik äußert oder der die konstruktive Kritik annimmt. Wenn du zu mir sagst, Chris, du bist ein ganz schönes Arschloch und du dann sagst, ey, das war aber nur konstruktiv gemeint, dann sag ich aber, nee, also für mich persönlich war es unkonstruktiv, das war ganz schön auf die Fresse. Jetzt mal wirklich, wir wurden uns nicht einig, wer die bewertende Seite in einer Diskussion ist, wer das Prädikat konstruktiv auf einer Kritik stempeln darf. Jetzt naja, wirklich, ist ernst gemeint. Ja, ich würde halt sagen, eine konstruktive Kritik ist immer eine Kritik, die sich nicht mit, also gerade so persönlich halt wird, wie du das jetzt gerade gemacht hast, mit, hey, du bist ein Arschloch oder so. Das ist natürlich keine konstruktive Kritik. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich finde eure Sendungen, die ihr da zusammen macht, richtig gut, aber versucht euch doch mal gegeneinander die möglichen Zeiträume zu geben, dass ihr ausreden könnt. Ja. So, das wäre zum Beispiel eine konstruktive Kritik. Jetzt kannst du natürlich sagen, du bist doch ein Arschloch, halt die Fresse. Das ist ja wiederum keine konstruktive Kritik an seiner konstruktiven Kritik. Absolut, aber jetzt möchte ich noch mal kurz darauf ansprechen, es gab ja wirklich das ein oder andere... die ein oder andere geschnittene, schallende Ohrfeige bezüglich der letzten Ausgabe. Ja, da hat wirklich geknallt im Schuhkarton. Ich fühl mich heute ganz schön schwach ausgelaugt. Das, du siehst heute auch aus. Ja, aber jetzt... Force of jetzt Truth. Du hast doch gar nichts gehört. Ich hab's mir aber gedacht. Ja. dass wir uns nicht gegenseitig aussprechen lassen. Erstens einmal, wie lange podcasten wir jetzt? Wann hast du mich denn zu Cult of Personality geholt? Damals noch Cult of Personality. Das war. Jetzt frisst er auch noch die dumme Sau. Das stimmt ja gar nicht. Ich habe nur so einen Speichelfluss. Ach so. Das war im Frühjahr 2012. Im Frühjahr 2012? Ja, so. Was frisst denn du da, du dummes Schwein? Hat die Mutter Bitterchen gemacht oder was? Ein paar Gürkchen. Ja. Und ein Stück Mett. Wie, echt jetzt? Nein. Ja, kann doch sein, was man bei euch da in Schwäbingen isst. Da ist man mittlerweile Ausländer, glaube ich. Ja, Flüchtling. Bei uns gibt es wieder geräucherten Flüchtling heute Abend. Das wird nicht mehr lange dauern, Chris. Auf keinen Fall. Gibt ja auch genug. Ja, es gibt genug. Und hast du auch das Gefühl, dass man da auf so einem Pulverfass hier gerade sitzt? Absolut, aber ist mir scheißegal, weil ich kann doch jetzt nicht meine komplette Rhetorik hier einschränken oder kastrieren, was ich sage. Nee, du hast mich falsch verstanden. Flüchtling ist ja bekannt. Ja, du hast mich jetzt falsch verstanden. Nicht, richtig, dass wir auf dem Pulverfass sitzen, wenn wir darüber reden, sondern dass das so momentan mir so vorkommt, als ob irgendwie nur noch so eine ganz kleine Kleinigkeit passieren muss von irgendwelchen Flüchtlingen aus, dann geht hier echt, also dann geht's hier richtig ab. Ich glaube auch, dass auch die altehrwürdige Süddeutsche hat heute was geschrieben. Ich guck gleich mal, ob ich das noch finde. Das war aber ganz schön, das kenne ich so normalerweise gar nicht von dem Blatt. Also Kontraflüchtling. Ja, es ist halt, also ich habe auch gestern eine Tagesschau, bei den Tagesthemen im Bericht gesehen. Da ging es darum, dass so viele christliche Flüchtlinge, die ja auch aus Syrien und so kommen, Probleme in den Flüchtlingsunterkünften haben, weil die von radikalen Islamisten dominiert werden, diese Flüchtlingsunterkünfte. Ja. Und sage ich jetzt mal so, das ist mit Sicherheit auch wahr, dass es so Vorfälle gibt. Aber man muss sich halt auch darüber im Klaren sein, dass, also es gibt für mich immer so die Regel, unter allen Menschen sind immer 10% Idioten und 90% coole Leute. So. Und wenn da halt 1 Million Leute herkommen, dann ist die Anzahl an Idioten ziemlich groß. Ja. Aber ich find's dann vielleicht, also jetzt kann man natürlich sagen, ja, man muss doch darüber berichten, aber ich find's halt immer ein bisschen scheiße, wenn du nur über die 10% Idioten berichtest. Und eine Person der 90%, das hast du wahrscheinlich nicht gesehen, was ich jetzt gerade ein bisschen schade finde. Hast du die letzte Folge Schulz und Böhmermann gesehen? Nein. Da waren Flüchtlinge zu Gast. Und erst habe ich mir gedacht, da waschen sie sich irgendwie medial rein, weißt du, mit dem Flüchtling. Oh, ich muss jetzt kurz nochmal sagen, ich fühle mich rhetorisch ganz schlecht. Ich fühle mich auch von der geistigen Konstitution fühle ich mich gerade ganz schlecht. Ich glaube, es kann gut sein, dass es heute vorerst unsere letzte Ausgabe ist. Vorsichtsruf. Ja. Ja, was denn? Surprise, Motherfucker. Okay. Aber dann hat dein von dir sehr gehasster Jan Böhmermann genau das Richtige mit dem Flüchtling gemacht. Er hat ihn abwechselnd mit der Flüchtling und auch mit seinem richtigen Namen angesprochen und auch Witze auf seine Kosten gemacht. Jetzt kann man natürlich denken, ah Mensch, das ist aber pietätlos jetzt in so einer Sendung, die mit Sicherheit gut genauso eine hohe Reichweite hat wie dieser Podcast. Aber das fand ich wirklich... Da haben sie das Beste aus der Nummer gemacht. Das könntest du dir vielleicht echt nochmal angucken, was du dann dazu sagst und es dir nächste Woche mal hier zum Besten geben in dieser Sendung. Also erst habe ich gedacht, oh nee, jetzt auch noch hier die Flüchtlingsthematik hier mit in so eine Satire-Sendung damit reinquetschen. Aber sie haben es recht elegant gemacht und der Flüchtling hat einen super Job gemacht, ist 5 Jahre in Deutschland und hat was, der ordentlich... Was, seit 5 Jahren in Deutschland? Seit 5 Monaten. Ach so. 5 Monate, Entschuldigung. Und hatten, also wir würden wahrscheinlich, also wir sprechen heutzutage noch nicht mal so ein gutes Deutsch, wie er da Deutsch gesprochen hat. Ja, oder geschweige denn Arabisch. Arabisch spreche ich, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht. Ja, siehste, da hast du auf jeden Fall noch was aufzuholen. Ja, nee, das, ich tue mich irgendwie schwer mit beider Seiten Berichterstattung. Also sowohl, wenn man irgendwie so... Schauen Sie mal hier, der nette Flüchtling von nebenan hilft bei der Installation von Solarpanels und macht das unentgeltlich, weil er einfach lernen will. So, ja. Das ist auch sowas so, hier mit dem Hammer hau ich dir's jetzt aufs Maul, dass das ein netter Mensch ist und die wollen überhaupt nichts Böses. Und wir von den Öffentlich-Rechtlichen, wir wollen das den Menschen zeigen. Ja. Also das ist irgendwie, da denke ich auch mal so, ich weiß nicht, das geht eigentlich an dem vorbei, was ich an Berichterstattung mir wünschen würde. Andererseits sehe ich dann halt so Berichte wie, dass christliche Flüchtlinge Probleme haben in den Flüchtlingsunterkünften und wegen ihrer Religion da Probleme bekommen. Da muss man natürlich dann auch wieder vielleicht ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Vielleicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen, vielleicht leben die ihr Christentum auch sehr radikal in dieser Flüchtlingsunterkunft. Mhm. Und dass es dadurch, ich möchte das ja nicht entschuldigen damit, aber dass es dadurch praktisch dann schon eher mal Reibungspunkte gibt. Weil prinzipiell, wenn natürlich jetzt da einer einfach nur sein Leben lebt in der Flüchtlingsunterkunft und dumm angemacht wird, das geht gar nicht. Ja. Aber wenn da einer natürlich hier... ich weiß nicht, ständig betet und am besten noch auf den Islam schimpft oder so, jetzt um mal wirklich total radikal an die Sache ranzugehen, dann kann ich schon verstehen, dass es da Leute gibt, die sich auf den Schlips getreten fühlen. So, ich möchte damit nicht rechtfertigen, dass die dann dem anderen Typen in die Fresse hauen, aber das sind so Informationen, die bräuchte ich noch dazu, um die Situation richtig bewerten zu können. Ja. Und ja. Aber jetzt um, ja? Ja, ja, nee, das nervt mich nämlich. Und vor allem, das muss ich auch noch dazu sagen, dann hat sich irgend so ein Kirchenfuzzi da zu Wort gemeldet. Von den Katholiken wieder. So. Ja. Da habe ich mir so gedacht, Alter, also gerade ihr könnt doch mal eure Scheißfresse halten. Ihr fickt Kinder seitdem es Kinder gibt. Fickt ihr ständig Kinder in euch. Ich bin Katholik. Was? Ich bin Katholik. Ja, und? Lass mich mal meine Freizeitgestaltung so auslegen, wie es mir schwer. Nee, wenn ich in den letzten 30 Jahren hier den Anschein gemacht hätte, als wenn ich hier der große Katholik wäre, du dummes Schwein, dass du das hier gleich wieder so. Ich will doch nur, dass die Vögel sich da auch mal ein bisschen zurücknehmen und sich jetzt nicht so aufspielen, als wären sie die absoluten Heiligen der Welt und würden jedem Obdach gewähren und so. Mhm. Die sind so scheinheilig, die alten Wichser. Das sage ich mal so, wie es ist. Das sind scheinheilige alte Wichser, die diese Möglichkeit jetzt nutzen, um ihre eigene Religion besser darzustellen, weil sie sind ja viel emanzipierter als der Islam und so. Die sind ein Fickhaufen, sind die. Genau. Im wahrsten Sinne. Ja, hast du gewusst? Habe ich auch nicht gewusst, aber das habe ich von Joe Rogan in seinem Podcast erfahren. Na, dann muss es ja was sein. Dann muss es stimmen. Ich habe es auch nachgegoogelt. Es stimmt wirklich. Ja. Weißt du, dass das größte Saunahaus für Männer im Vatikanstaat steht? Ach, hör auf. Ein Riesenpuff für Männer. Hör auf. Ja, das ist so. Das ist also eine Frechheit, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und die gehen mir fast noch mehr auf den Sack als die ganzen Leute, die hierher kommen und ein ernsthaftes Problem zu haben scheinen. Aber ich mache mir da wirklich Sorgen, dass irgendwie jetzt nochmal so eine Horde Idioten, die hier auch herkommen, irgendeinen Scheiß bauen und dass das dann total eskaliert. Weißt du? Auch mit der Berichterstattung jetzt im russischen Fernsehen, hast du ja bestimmt auch mitgekriegt. Das gehen 3000 Leute auf die Straße hier bei uns in Baden-Württemberg, weil sie irgendwie aus dem russischen Fernsehen Comic-Fernsehen gesehen haben und da wird behauptet, ein Mädel wäre vergewaltigt worden. Und Absolut. Das löst so eine Bewegung aus. Das hat nichts anderes, hat die Leute früher interessiert, egal was war, Mindestlohn gibt's nicht, ach egal, wir kürzen euer Arbeitslosengeld, gibt's nur noch Hartz IV, ach scheißegal, Benzinpreise sind bei 2,50, fuck off. So, aber was? Nee, also das kann ja wohl nicht wahr sein. Da wurde angeblich ein Mädchen missbraucht und es wurde eigentlich schon klargestellt, dass es gar nicht so war. Da gehe ich jetzt mal marschieren. Das ist eine ganz komische Stimmung hier gerade, finde ich. Bei uns, das habe ich jetzt die Woche unter irgendwie gelesen, da in irgendeinem Dörfchen hier bei Hannover. Nee, es sollte so eine alte, bei Hannover irgendwo, sollte so eine alte IBM-Gebäudekomplex-Geschichte für Flüchtlinge wieder aufbereitet werden. Ne? Mhm. Also steht leer. Und es hat irgendwie von der Bevölkerung, da gab es dann so eine Umfrage und es hat eine schallende Absage gegeben. Also die wollten keine Flüchtlinge drin haben? Keine Flüchtlinge, nein, auf gar keinen Fall. Und das war unisono nach dem Motto, so, ne, was ich da gelesen habe. Ja, was ist die Begründung? Was sind die Begründung? Das ist ja, wollte ich gerade sagen, das ist immer die große Scheiße bei uns, die Hass und die neue Hatz und die neue Presse. Da gibt's jetzt auch diesen Plus-Kram, weißt du? Plus? Wie bei Bild Plus. Also, ach so, okay. Mhm. Dass du da halt zahlen musst. Und deswegen kann ich da immer nur noch so eine Grafik anklicken und so die Überschrift, sag ich mal, so einen kleinen Fließtext. Und mehr kann ich leider nicht lesen, dann müsste ich dafür zahlen. Die gute alte Paywall. Ne? Das ist das, was die nie kapiert haben. Dass, wenn dein Content so scheiße ist, dass du den nur mit Werbung finanzieren kannst, weil ihn sonst keiner möchte, dann musst du halt was an deinem Content ändern. Weil das ist ja für mich das Problem. Also, dass ich wäre ja bereit, für guten Content Geld zu bezahlen. Das hat ja jeder von uns schon mal gemacht. Also, ich sage jetzt mal was ganz Simples. Ich habe 10 Euro im Monat für Wrestling Observer bezahlt. Warum? Ja. Weil die halt für mich den perfekten Content geboten haben, was das Thema Wrestling angeht. Gibt's die eigentlich noch? Ja, ne? Ja, die gibt's schon noch. So, wenn es jetzt also, zum Beispiel, was ich viel gucke, sind The Young Turks auf YouTube. Ja? Mhm. Nur wegen denen überlege ich mir, sollte es irgendwann mal YouTube Red geben, sofort YouTube Red mir zu holen. Was ist das für ein Channel? The Young Turks ist einfach so ein Nachrichtenkanal, sag ich jetzt mal, so aus den USA. Also ist jetzt nicht so ein konservativer Nachrichtenkanal, sondern, ja, ich würde mal sagen, eher links ausgelegt, aber ja, ich mag die. Also ich gucke da gerne mal rein. Und die senden halt rund um die Uhr live, kommt natürlich auch Werbung und so. Und da wäre ich bereit, Geld in die Hand zu nehmen und mir YouTube Red zu holen. Nur wegen denen. Das kommt da bestimmt auch nach Deutschland, oder? Man weiß es ja noch nicht. Also meine letzte Information war, dass man es noch nicht weiß. Ich gehe mal davon aus. Ich meine, jetzt werden sie wahrscheinlich gucken, wie es in den USA so läuft, wie das angenommen wird. Ja. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man dann sagt, okay, das bringen wir jetzt auch auf den deutschen Markt. Für mich wäre es ein Segen, dass ich mir endlich wieder die Scheiße downloaden kann und nicht immer über irgendwie Convert to MP3 und so da mir die Videos runterziehen muss. Ja, ich bin sowieso mal gespannt. Jetzt haben sie ja den ersten Exclusive Content mit dem scheiß PewDiePie da produziert und so. Mal gucken. Das ist immer schwierig, wenn man dann selber versucht, damit rumzufingern. Ich glaube, das ist. Ja. Es war doch perfekt, so wie es immer war, dass YouTube einfach die Plattform bietet und die anderen den Content. Und ich möchte es nicht gleich verteufeln oder so, aber ich habe auch so das Gefühl, man bräuchte es nicht zwangsläufig. YouTube Red. YouTube Red schon. Ich finde YouTube Red schon. Ja. Was bräuchte man nicht zwangsläufig? Na, dass YouTube selber Programm macht. Nein, das auf gar keinen Fall. Ja. Ist ja bisher auch nur dieses eine irgendwie herausgekommen, ne? Das und was ich auch noch gemeint habe, oder was mir gerade so einfällt, besser gesagt, es gibt, wenn man sich so ein bisschen mit YouTube beschäftigt, das habe ich vor einem Jahr mal getan, als ich versucht habe, mehr auf YouTube zu machen. So, ja. Da gibt es dann immer so Videos von YouTube, die dir dann irgendwie weismachen sollen, wie du jetzt ein YouTube-Star wirst. Da ist immer die Herangehensweise, finde ich immer lustig. So, die Auslegung ist immer, du möchtest ein Megastar werden auf YouTube. Natürlich. Also so mehr oder weniger. Ja. Dabei geht's ja meistens nur darum, überhaupt mal irgendwo aufzutauchen. Weißt, es geht ja noch nicht darum, dass jemand jetzt hier 1 Million Views will, wenn das dazu kommt, okay. Aber du möchtest ja überhaupt mal irgendwie in der Suche auftauchen oder, ja, weißt du, so, wenn du aktuell bist, warum ist dein Video nicht oben und ein anderes Video ist oben? Mhm. So Sachen weißt du halt nicht, wenn das vorher halt nie dir angeguckt hast oder dich damit beschäftigt hast. Und es gibt dir da Mittel und Wege, das hinzubekommen. Aber die gehen wirklich immer so ran, wie dein Traum ist es ja, ein großer YouTube-Star zu werden. Immer gleich in die Superlative gehen. Ja. Das hat mich so sehr abgeschreckt, dass ich mir, glaube nur 2, 3 so Videos angeguckt habe und danach halt so mit Google-Suche mir den Scheiß selber zusammengeklickt habe, was man so braucht, vermeintlich. Ja. Meine Güte. Aber das mit den Flüchtlingen, wie gesagt, das ist ein Thema. Aber ich hab auch echt ein bisschen Schiss vor unseren Landtagswahlen in einem guten Monat. Mhm. Also es gibt ja so... Gerade bei euch wird es sehr interessant. Funkenrufe mit 12% AfD. Ja. Und ich dachte immer, bei uns sind die dümmsten Politiker in der CDU. Aber wenn man die Idioten sieht jetzt, die da in der AfD rumspringen, da ist wirklich... Nee, wieso? Das wird von der AfD nochmal komplett unterboten. Ja. Die von der CDU scheinen ja irgendwie seit Jahren irgendwie paralysiert und paradox zu sein. Aber die von der AfD sind ja paralysiert, paradox und recht. Komplett recht. Rechts. Ja, natürlich. Also, die kanalisieren das komplett, ihre Unfähigkeit und Dummheit in diese rechte Richtung, dass man sich wirklich denkt, und vor allen Dingen, dass es da auch wirklich keiner schafft, diese Petris, also jetzt kommen wir nicht mit dieser Schießgeschichte, so, weißt du? Also, ja, ich finde, das ist schon ein Thema, was man ansprechen muss. Ja, aber das ist doch komplett geisteskrank. Ja, aber du weißt schon, warum sie es macht. Natürlich weiß ich, warum sie es macht. Aufmerksamkeit. Medien. Ja. Natürlich, aber eigentlich musst du mit der AfD das machen, was irgendwie man auch mit kleinen Kindern machen muss oder mit Reds. Einfach nicht erwähnen. Nee, das Schlimme ist, genau. Gibst du ihnen keine Relevanz. Sobald du in den Dialog mit diesen Affen gehst, gibst du denen Relevanz. Wenn du sie irgendwo einlädst, gibst du denen Relevanz. Scheißegal wo. Das Schlimme ist, aus meiner Sicht, dass du denen nicht nur die Relevanz gibst, das ist das eine, sondern dass du das überhaupt abdruckst. Da hätte ich gesagt, nee, mach ich nicht. Also so eine Scheiße, die hören wir uns nicht an. Fertig. Ja. Das hätte ich gemacht. Aber nee, die geben, also das war ja die Mannheimer, irgendeine Mannheimer Zeitung, die geben denen wirklich noch die Möglichkeit, diese Scheiße zu verzapfen. Da war ich absolut wirklich also überrascht und also das fand ich einfach, das war eine Katastrophe aus meiner Sicht. Da hätte ich gesagt, nee, so eine Scheiße drucken wir nicht. Also wenn sie sowas verbreiten wollen, dann nutzen sie ihre eigenen Plattformen. Ja. Wir drucken so ein Bullshit nicht. So. Aber es wird ja hier weiterhin diskutiert. Andererseits muss man ganz ehrlich sagen, alle stellen sich hin und die eine Seite sagt, naja, wir können ja keine Obergrenzen festlegen. Die andere sagt, ja doch, wir müssen Obergrenzen festlegen. Alle voran natürlich hier Horst Seehofer von der CSU. Und dann denke ich mir immer so, ja gut, wenn du Obergrenzen festlegst, was passiert, wenn halt dann die vor dem Zaun stehen? Also das ist, wir haben es glaube ich hier schon mal davon gehabt. Aber was ist dann das Mittel der Wahl, den Leuten klarzumachen, hier kommst du nicht rein. Da würde man gerne wissen. Da muss es doch, dass da keiner eine Antwort gibt. Weißt du, also, da, kannst du dir nicht vorstellen, wie mich sowas aufregt. Das glaube ich ganz gerne, wenn ich weitergedacht, weißt du? Doch, die denken das schon weiter, aber die wissen, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, das auszusprechen. Okay. Weil der weitergedachte Gedanke relativ radikal wäre wahrscheinlich. Ja, oder die lassen dich weiterdenken. Oder die lassen mich weiterdenken, absolut. Weil wenn ich sage, es gibt eine Obergrenze, 200.000 dürfen reinkommen, was ist, du kannst ja nicht zu 100.000 anderen dann auf einmal sagen, nee, also sitzt voll, Leute, macht's gut, wa? Weißt du, das ist, die sind ja da nicht weg. Also nein, absolut nicht. Und vor allen Dingen, wenn dann die erste Charge noch durchkommt, da ist Mutter und Kind dabei und Vater und Sohn sind dann irgendwie draußen und so, dann gibt's richtig Herz. Ja. Da bin ich gespannt, wo wir da irgendwann mal hinkommen, weil scheint ja so, dass einige Menschen sich in die Hosen scheißen vor dem, was da auf uns zukommt und hin und her. Ich scheiß mir mehr in die Hose vor dem, was passiert, wenn die Bundesregierung das nicht irgendwie in den Griff kriegt. Und was mir auch Angst macht, ist, dass überhaupt keiner irgendwelche Antworten hat. Du hörst nichts von den Linken, du hörst von den Grünen nur Scheiße, AfD will die Leute erschießen, die CDU, die prügelt sich mit ihrer Schwesterpartei. Jetzt nochmal zur AfD. Diese, ja, ich sag jetzt mal ruhig Partei, die ist so unfassbar desolat und desorientiert. Jetzt mal ab von diesen Bahnhofsreden, die sie da gehalten haben, aber kennst du auch diesen Björn Höcke, ne? Mhm. Der, also da scheint es ja auch innerhalb dieser Gruppierung, dieser Partei, ja auch gar keine Absprachen zu geben. Petri hat ja da wohl das Sagen und die versucht ja wohl auch, diese ganze Truppe so ein Pseudo schick zu geben, weißt du, dass das nicht mehr ganz so dummbatzig und asozial rüberkommt, diese ganze Organisation. Weißt du, was ich meine? Ja, versucht da ja so ein bisschen Struktur und so ein bisschen Eleganz reinzubringen, um es jetzt mal völlig bescheuert zu nennen. Aber dieser Björn Höcke, sie irgendwie richtet da irgendwie diese Truppe komplett neu aus, außen hin, ich weiß nicht mehr, war das vielleicht sogar bei Jauch? Ich weiß es nicht mehr, ich hab's nur in einem Podcast gehört. Und irgendwie einen Tag später hat der Höcke einen Auftritt in Ostdeutschland und er ballert völlig wieder in das Horn, was eigentlich gestoppt werden sollte. Und das ist eigentlich noch so schön, dass es so ist, weil man eigentlich vor dieser Dummheit dieser Partei eigentlich relativ wenig Angst haben muss. Na, ich glaube, du siehst es falsch. Ich glaube, das ist berechnend. Die wollen damit einfach, die wissen, dass die im Osten weiter rechts ansetzen müssen als vielleicht jetzt hier im Westen, nenne ich das jetzt mal. Ja, also musst das ist ja so, dass da noch weiter rechts ansetzen. Ist da nicht schon genug angesetzt? Nee, im Westen haben die eine ganz andere Art und Weise, ihre Standpunkte klar zu machen. Also wenn du jetzt hier AfD-Politiker in Baden-Württemberg hörst oder auch in Hessen oder so, die haben schon einen anderen Schnack drauf. Und der Höcke, ich möchte das jetzt nicht auf den Osten nur reduzieren, aber es scheint so, als ob die AfD davon ausgeht, dass es im Osten mit einem sehr radikalen Ton oder einem radikaleren Ton mehr Leute gibt, die darauf anspringen und dass denen das manchmal gar nicht weit genug geht, wie das zum Beispiel die Petri sagt. Ich meine, die Petri hat jetzt mal richtig einen rausgelassen, gar keine Frage. Aber ich glaube, die beiden teilen sich das so ein bisschen auf. Also die eine macht mehr auf konservativ, ordentlich und versucht da eine gewisse Weltmännlichkeit damit reinzubringen. Ja, aber du sagst Weltmännlichkeit, aber diese Partei ist ja so hardcore EU-skeptisch, also da kann man ja gar nicht nicht weltmännisch sein. Ja, das fragt sich ja, oder das muss man sich ja wirklich jetzt mal fragen, weil das scheint ja Konsens zu werden in Europa, dieses Anti-Europa. Also da musst du dich halt auch kaputt lachen, wenn EU-Gegner plötzlich nach Deutschland kommen, so wie der Orban oder der Seehofer, der zu seinem Kumpel Putin fliegt und so. Ja, warte. Muss man dem Orban lassen. Den ESC moderiert er immer noch top. Ja, das muss man wirklich mal lassen. Da kriegst du das Horn. Also, aber die sind offen gegen Europa, reisen aber durch Europa und verbrüdern sich dann da mit ihren anderen Affen. Also, das ist so. Das ist so eine Politik. Ich weiß nicht, ob die alle an so einer Zündschnur gerade zündeln und gar nicht wissen, was die da in Brand setzen könnten oder so. Sie zündeln an dieser Zündschnur, weil sie an irgendeiner Zündschnur zündeln müssen. Ja, das weiß ich halt nicht. Ich würde es doch toll finden. Natürlich wollen die irgendeine Relevanz haben und die wollen in den Bundestag. Ja, die sind ja im Bundestag. Die sind im Bundestag, aber noch relevant klein im Bundestag. Also, du meinst jetzt AfD? Ja. Ach so, ja, die haben ja auch, das Ding ist ja, wenn du dich halt hinstellst und sagst, das geht so nicht. Entschuldigung. Ja, wenn du dich hinstellst und sagst, das geht so nicht, das ist ja das eine, ja. Aber wenn du halt nie irgendwie mal Punkte bringst, wie du die Probleme in den Griff kriegen möchtest, von denen du jetzt hier sagst, so geht's nicht weiter, das geht so nicht, ja, dann sag doch mal, wie du es machen willst. Ja, nee, dann machen wir eine Obergrenze, ja, und dann, ganz konkret will ich doch mal hören, wie läuft das ab? Wie wollen wir das handhaben, wenn die Leute da vor Ort sind, ja, und hierher wollen? Oder auch andere Themen, die die halt die ganze Zeit mit dabei haben. Ja, Deutschland raus aus dem Euro. Ja, wie sollen wir uns hier noch finanzieren, wenn es die D-Mark gibt und wir nicht mehr davon profitieren, dass es einen Euro gibt? Dass es überhaupt noch Menschen gibt, die so dumm sind und nicht verstehen, dass wir die absoluten Oberprovokateure sind von diesem ganzen Euro. Das ist für uns, das hat uns aus einem Tal der Tränen geholfen. Vor 20 Jahren hatten wir eine Wirtschaftskrise, da gingen die Arbeitslosenzahlen hoch ohne Ende. Wir hatten Defizite, das knallt. Uns ging es richtig scheiße. Denk doch mal an 2008 zurück. Also da war ja auch nicht alles so geil. Nee, da war auch nicht alles so geil, aber da sind wir auch noch glimpflich davongekommen, mit Sicherheit auch, weil wir den Euro hatten. So. Si, Senor. Ah, das ist so eine Situation, da wäre ich manchmal ganz schlüpferig unterm Hintern. Da muss man auch schlüpferig werden. Und ich glaube, die AfD versucht so ein bisschen jetzt die Gunst der Stunde zu ergreifen und eben diese Zündschnur so schnell es geht, irgendwie so heiß es geht, anzuzünden. Und das versuchen sie halt mit so absurden Äußerungen. Ich sag nur Beatrix von Storch. Ja, das ist die allerdümmste. Da haben sie wirklich die dümmste der Dummen wieder gefunden. Naja, gut, was sei es drum. Ich muss jetzt ja auch wieder von diesem Thema so ein bisschen wegleiten, Chris. Das ist mir zu politisch. Nicht, dass ich mich politisch nicht äußern möchte, aber gefühlt, alles, was man dazu zu sagen hat, das habe ich immer so das Gefühl, das musst du doch nicht sagen. Aber offensichtlich muss man es sagen, weil so viele Menschen anders denken. Wenn man absolut mit Leuten sich unterhält und so, gibt's immer noch ein Aber. Weißt du, wenn ich zum Beispiel mein Standpunkt ist klar. Leute, die aus Gründen wie zum Beispiel Krieg, wie zum Beispiel politische Verfolgung, Leute, die da jetzt flüchten müssen aus diesem Grund, die müssen wir aufnehmen, ohne Wenn und Aber. Und ich bin auch bereit, Wirtschaftsflüchtlinge aufzunehmen, wenn es die Situation und die finanzielle Lage zulässt, wenn es dafür einfach einen Plan gibt, wie man das in den Griff bekommt. Man kann aber natürlich nicht sagen, wir nehmen alle auf, die herkommen wollen. Das ist A, nicht möglich. Andererseits glaube ich aber auch nicht, dass das auf einmal dann so wäre, dass hier 20 Millionen Menschen einwandern wollen. Natürlich. Also das müsste man dann vielleicht auch nochmal gucken. Und was mich auch so nervt, dass dieses Thema, das in der EU, das so ungleichmäßig verteilt ist, gar nicht mehr so präsent ist. Das war mal eine Zeit lang, hat man darüber gesprochen und gefühlt hat sich da weiterhin nichts geändert und ist halt so. So, da würde ich mal ansetzen und sagen, nee, wir streichen hier jetzt klipp und klar die Zuschüsse, die zum Beispiel Polen bekommt, Schluss. Nee, wir machen das nicht mehr. Ihr kriegt von uns keinen Pfennig mehr. Ja, fuck you, würde ich da sagen. Und warum? Ja, weil wir euch damals auch geholfen haben. Weil das ist halt, darum geht's doch in einer Solidargemeinschaft, wenn du sowas wie die EU, was ja in gewisser Hinsicht eine Solidargemeinschaft ist, sowas wie die EU hast und wo man sich gegenseitig hilft, da kann man doch nicht sagen, ja, hier helfe ich mal nicht, da helfe ich mal ein bisschen. Jeder profitiert von jedem. Natürlich. Jeder muss natürlich nach seinem Ermessen helfen, das ist natürlich klar. Ja, aber wenn jemand sagt, nee, ich will die hier nicht haben, weil das sind Islamisten, was ist das für eine Scheiße? Das ist dummes Gelaber. In erster Linie sind es halt Menschen, Frauen und Kinder und Männer, die Hölle durchlitten haben. So, und dann kommen die mit, ja, Islamisten, ja, das interessiert die alle gerade einen feuchten Fick. Jetzt aber gut. Jetzt ist wirklich gut. Eins muss ich noch sagen, was zu den Russen, die demonstriert haben. Ich bin ja ein Russen-Fan, muss ich ja sagen. Ich mag das russische Volk sehr. Ja. Aber dass da viele jetzt auf die Straße gehen, die selber mal davon profitiert haben, dass man hierher kommen konnte und aufgenommen wurde, das erschreckt mich. Das Gleiche gilt übrigens für viele Ossis, die auch davon profitiert haben, dass sie hier im Westen aufgenommen wurden. Da zähle ich mich auch dazu. Ich bin damals auch geflüchtet. Wenn man uns damals... Man hat es dir nur nicht gesagt, wenn wir ehrlich sind. Erst dann, als ich in Ungarn war. Ja. Ja, leider. Naja, Hausaufruf. Ja. Ja, jetzt brauchen wir vielleicht mal eine ganz kurz eine musikalische Pause. Das ist so schön mit diesem Soundboard. Uncharted. Uncharted? Ich wollte, bevor es dann wirklich zu diesem klamaukigen Thema kommt, ich muss noch ein Thema ansprechen. Ricky, das ist it's life's threatening. Mhm. Wirklich jetzt? Naja, dann. Wir sind am Sonntag kurz, da, also am Sonntag sind wir dann, kann es sein, dass wir uns für den Rest unseres Lebens auf einen Ort einschießen. Ja. Ja. Am Sonntag kann es ganz schnell gehen. Beziehungsweise da. Möchtest du irgendwas sagen oder möchtest du es nicht? Ach, Ricky, weißt du. Wir kennen uns ja nun schon so lange. Ja. Und im Prinzip bist du ja ein Seelenverwandter. Ja, sagen viele. Und du hattest ja, wir hatten schon mal dieses Gespräch. Ja. Und du hast gewissen Respekt davor, ein Haus zu kaufen. Ja, ich hab Respekt davor, viele Schulden zu machen, so muss man sagen. Richtig. Und ich habe mir über diesen Gedanken nie Gedanken gemacht, weil ich mir dachte, merkst du doch im Prinzip auch nicht. Merkst du doch im Prinzip gar nicht. So, weißt du, was ich meine? Also, naja, ob du meinst jetzt, ob du Miete zahlst oder ein Haus hast. Oder wie meinst du das genau. jetzt? Genau, und ich werde auch diese gewaltige sechsstellige Summe, Ende Februar, werde ich mir trotzdem Uncharted kaufen. Weißt du, was ich meine? Ja. Es wird mich in meinem Workflow, denke ich mal, nicht beeinträchtigen. Aber hinten raus vielleicht eventuell doch. Ja, für mich wäre das ein zu großer Druck. Also das kann ich das nur so sagen. Auch wenn ich weiß, ich habe da Kapital unterm Arsch und so. Das ist nicht wie wenn ich mir jetzt, sag ich mal, neues MacBook Pro hole mit einem Schnickschnack und dazu sowieso noch ein Mac Pro und noch ein 132 Zoll 4K-Fernseher. Das ist nochmal eine andere Verschuldung. Ich finde diese ganze Mac-Geschichte finde ich inzwischen so unfassbar unsympathisch. Und da komme ich auch noch gleich dazu. Tierisch auf den Sack, du, diese ganze Mac-Scheiße. Am liebsten hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, eine Holzschiebe-Rechenmaschine. Hast du doch, oder so. Windows 10. Habe ich eine Holzschiebe-Rechenmaschine? Ich habe das gute 7. Nee, jetzt pass auf. Also ich finde das völlig gut, dass sich jemand ein Haus kauft oder was auch immer. Soll er immer machen, finde ich super. Wenn er damit, also wenn das für dich und für viele ja kein Problem ist, finde ich das wirklich klasse. Und es macht auch Sinn. Ich werde niemals dagegen argumentieren, sich sowas zu kaufen. Außer man hat jetzt gar kein Geld. Gibt ja auch so Verrückte, die sagen, oh, das finanziere ich komplett. Also ja. Finde ich immer ein bisschen spektakulär fast schon. Ja. Aber es gibt wagemutig, möchte man da schon fast sagen. Du, da gibt's mehr, als du dir das vorstellen kannst. Also ich kenne auch ein paar. Oder okay. Zwei. Ja, das finde ich immer dann so eine Sache. Davor habe ich, wie gesagt, Respekt. Ich möchte irgendwann auch mal Eigentum haben. Ist gar keine Frage, weil es erleichtert dir halt im Alter einiges, glaube ich. Wenn du und da vor einfach allem ist erleichtert. Es ist immer schön, dann deinem kleinen Zellhaufen, der jetzt 6 oder 7 Jahre alt ist, mal zu sagen, hier komm, das ist mal deins. Was du damit machst, vermiete das Ding, zacki, Bombi, hast du immer ein schönes Einkommen. Das ist richtig. Nur bei mir kommt halt auch noch dazu, ich habe kein Backup, also ich kann zum Beispiel jetzt nicht darauf, wenn es bei mir mal richtig scheiße laufen würde. Melli verlässt mich, nimmt's Kind mit, ich muss Unterhalt zahlen, hab ein Haus gekauft, weiß ich nicht, werd berufsunfähig, also alles läuft scheiße. Ja. Dann habe ich kein Fallback. Weil ich habe ja schon mal erzählt, meine Eltern sind halt hierher geflüchtet mit nichts und haben dementsprechend sich hier kein Grundstück oder sowas erarbeiten können. Und ich glaube, das ist auch nochmal anders, wenn du da so im Hinterkopf hast, okay, wenn wirklich die Scheiße so richtig im Bach runtergeht, habe ich immer noch so die allerletzte Option, dass ich mit dem, was meine Eltern mir vielleicht hinterlassen, mir selber einen Arsch retten kann. Mhm. Also, ich habe da einfach zu viel Respekt davor. Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal ablegen kann. Ich glaube, auch im Mellis Sinn ist das, dass ich irgendwann mal sage, ach komm, jetzt probieren wir das mal. Aber das Thema kam schon mal auf bei euch, ja? Ja, ja, klar, es kommt immer mal wieder auf. Aber gerade ja, natürlich jetzt, wo alle sagen, ah, ist so billig, wegen den Zinsen, sage ich, ja, aber dafür sind ja die Grundstückspreise und so teuer wie nie. Gerade bei euch und bei uns ist es natürlich pervers. Ja, das gleicht sich letzten Endes dann fast wieder aus. Mit Sicherheit gleicht sich das wieder aus, ja. Wenn ich dann immer höre oder wenn ich dann irgendwie im Fernsehen manchmal sehe, was da in Ostdeutschland dafür für gigantische Anwesen vorherrschen und man dann irgendwie die Preise dann mal auch googelt. Man ist ja schon ein bisschen interessiert, was da so abseits. Auch da waren wir auch auf der Hochzeit letztes Jahr. Cousin, glaube ich, von Lilly. Die haben sich jetzt auch ein Haus samt Grundstück selbstverständlich dann geholt und das ist gut doppelt so groß wie das, was wir im Auge haben und kostet weniger. Ist kein Spaß jetzt. Ja, nee, das kann ich mir schon vorstellen. Also bei meiner Oma jetzt im Ort war das auch so, dass ein riesen Grundstück mit Haus, was man renovieren müsste, ja, aber jetzt halt nicht komplett abreißen muss, sondern halt einfach mal grundsanieren und komplett neue Isolierung und so ein Scheiß halt alles, was halt so ansteht bei einem alten Haus. Das ging halt weg für 20.000 Euro. So. Ja. Und da denkst du dir halt, okay, jetzt steckst du da nochmal, selbst wenn du jetzt nochmal 200.000 in das ganze Grundstück reinstecken würdest, ja, dann bist du immer noch in einem Preisrahmen, da kriegst du hier eine Wohnung. Jetzt das mal ganz ehrlich, wir müssten, also das Ding ist tippitoppi neu, Weltklasse. Aber es müssten zwei Sachen gemacht werden, die sind easy going, sag ich mal, wenn man sich mit der Materie auskennt, und eine Geschichte, die ist scheiße. Da muss man, da, also es sind zwei Etagen und da oben ist eine zweite Küche und die müsste komplett rausgeballert werden. Und das wird dann mal in Zukunft so ein Kinderzimmer halt, ne? So. Und es müssten eine Wand müsste gezogen werden und zwei Wände müssten rausgenommen werden. Und ganz ehrlich, ich wäre damit maßlos überfordert. Und man ist ja natürlich gewillt, so viel wie möglich alleine zu machen. My Hammer halt. Was? My Hammer. Myhammer.de? Ja. Also jetzt, meine Mutter hat damit immer gute Erfahrungen gemacht. Nee, brauche ich nicht. Ich habe My Hammer in der Familie. Na dann. Und zwar, ich würde die ganze Scheiße nicht machen, wenn diese ganzen umbaulichen Maßnahmen in dieser kasachischen Familie nicht schon perfekt gemacht werden könnten. Also wirklich, ihr Vater, der ist Diplom-Ingenieur und der hat wirklich so viel bauliches Knowledge, dass da schlackern dir die Ohren, ohne Scheiße. Das ist so absurd. Alleine als wir hier bei uns in der Wohnung, da haben wir halt den Wasserhahn von den Vorgängern, der war halt nur normaler Wasserhahn. Das fand ich immer scheiße. Ich brauche mal so einen Wasserhahn, den du rausziehen kannst, weißt du, mit so einem Metallschlauch unten. Ja, ja. Weil wenn, ja, den du da oben drauf drückst und hast du so eine Brause. So. Und sowas brauche ich halt immer. Weiß ich nicht, brauche ich halt. Das ist für mich wichtig. Und dann hätte ich halt gesagt, gut, klopfst das Ding dran, schraubst das fest und unten an den Schlauch kommt halt noch ein Gewicht, so, das weiß ich auch, so, dass er immer zurückzieht. Aber dann hat er da noch so viele unfassbare Tipps und Kniffe, wo ich mir dachte, der Mann, der ist sowas von legit. Und ich schwöre es dir, ich würde den ganzen Scheiß nicht machen, wenn ich den Mann nicht in meiner Hinterhand hätte. Ja, klar, ich meine, das hilft natürlich, aber ja, man könnte absolut es auch mitfinanzieren, also weißt du, gleich mit einpreisen. Das sind ja jetzt keine riesen Bauarbeiten, die du da machen müsstest. Das sind keine riesen Bauarbeiten, auf gar keinen Fall, aber da kommt das eine oder andere kommt da schon noch zusammen, aber ich würde es nicht machen, wenn ich diesen Mann nicht als Joker hätte. Und der weiß wirklich auf alles eine Lösung. Und dazu kommt auch noch, wir müssten halt noch zwei Wände rausballern und tragende Wände etc. Und Lillys Schwester ist Diplom-Bauzeichnerin oder so, und die würde dann natürlich nochmal, und es müsste dann noch es müsste dann noch ein bisschen was dran gebaut werden. So, jetzt egal. Und das aber kann ihr halt wollt alles da tragende Wände rausmachen? Nein, wir haben halt nicht geguckt, tragende. Nicht tragende Wände. Okay. Und da wird dann auch noch was dran geflanscht an den Komplex. Und das alles wird halt in-house gemacht, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, klar. Das ist so interessant und das ist so schön. Und dann siehst du es halt in Neuseeland so. Ne? Das ist jetzt passiert jetzt auch nicht nächste Woche oder so, die ganze Geschichte. Aber das ist so cool, dass man da irgendwie einfach auf so einen Pool zurückgreifen kann, der so dermaßen legit ist. Und ich lehne mich dann zurück und sage, gut, hier Arthur heißt er, ne? Ich sag jetzt mal Schwiegervater. Ich zieh da komplett mit jeder Aktion, die du mir da aufträgst. Ich schleppe dir alles weg, ich hau jede Wand ein. Aber sobald es dann irgendwie diffizil wird oder wo es dann ein bisschen kniffliger wird, da kannst du dich hundertprozentig auf diesen Typen verlassen. Und das wirklich, wenn der nicht wäre, dann würde ich mir schon denken, ah, nee, dann musst du da noch irgendwie was aufwenden oder so. Aber das ist wirklich geil. Also ich mache sowas ja auch. Ich habe ja mal Maurer gelernt. Und dementsprechend habe ich natürlich auch so handwerklich, bin ich jetzt nicht ganz unbegabt, sage ich jetzt mal, aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt hier, es gibt ja auch so Verrückte, die die ganze Zeit irgendwas in ihrem Keller zusammen basteln müssen, weil sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen wollen. Ja. Aber zum Beispiel, als ich hier das Laminat verlegt habe, da habe ich schon Bock drauf gehabt. Sowas macht mir schon Spaß. So Laminat verlegen oder die Türen abschleifen und so. Das sind keine schweren Arbeiten, aber mich stört sowas auch nicht. Aber ich kenne natürlich auch Leute, die wie du halt sagen, ey, ich helfe, wo ich nur kann, aber genau. Sag ich mal so, die Umsetzung an und für sich, Also ich schlepp dir die Laminatplatten ran, aber reinmachen musst du sie, so in der Laminat Art. Laminat vielleicht, da würde ich mich noch qualifiziert für sehen. Aber du weißt, was ich meine, so diese ganzen Sachen mit irgendwelchen Leitungen oder so. Ja, meine Güte. Das ist natürlich immer gut, wenn du jemanden in der Familie hast, der da helfen kann, der sparst einen Haufen Geld, gar keine Frage. Absolut. Ja, nee, ich unterstütze dich da, insofern ich das kann und sage, mach es. Tu es, weißt du, und du musst dir ja keine Sorgen machen, weil wie gesagt, es ist ja kein Kapital, das du danach oder das Geld, das du ausgegeben hast und das du nicht mehr wiederbekommen kannst, sondern es ist halt, ich meine, ich für mich habe auch die Vorstellung eigentlich, ich möchte schuldenfrei bleiben und andererseits möchte ich aber fürs Alter ein Eigenheim haben und das ist, das wird schwierig. Also, weißt du, du musst wahrscheinlich irgendwann mal dann Schulden machen. Sonst wird's nichts mit dem Eigenheim, weil ich glaube, wenn ich da jetzt sowas versuche, wie ich spare mir das zusammen und kauf's dann bar, das kannst du vergessen. Da gibst du immer mal Geld aus. Da hätte ich dann auch wirklich Skrupel, da irgendwie jetzt völlig überspitzt, ne? Wir sind ja jetzt auch bei der Bargeldobergrenze, 5.000 Euro. Ne? Ach so, dass ich das gar nicht bar bezahlen kann. Dass du das gar nicht bar bezahlen kannst. Stell dir das mal vor. Darauf läuft's natürlich hinaus. Aber da hätte ich dann, glaube ich, wirklich Skrupel, da irgendwie jetzt mal den imaginären Geldkoffer darüber zu schieben, weil du weißt, wie ich es gemeint habe. Ja, ja, natürlich weiß ich, wie du es gemeint hast, aber dann lieber virtuelles Geld, weißt du, was ich meine? So. Ja, ja. Nee, es ist nicht leicht. Ich habe auch immer noch nicht ganz gänzlich mit dem Gedanken abgeschlossen, wirklich mal zu sagen, weißt du was, komm, wir gehen jetzt woanders hin. Also, es gibt für mich nur eine Option, ganz ehrlich, wo ich hingehen würde, das wäre halt Kanada. Das wäre das einzige Land, in das ich auswandern würde, weil... Oder Niedersachsen. The land of the free, sagt man. Ja, the land of the free, the home of the brave. Ich weiß, das sagt man. Aber ich sag deswegen Kanada, weil zum einen sind die scharf auf Leute, die in Deutschland ein Handwerk gelernt haben, so wie ich. Und zum anderen verdienst du da ganz gutes Geld auch als Berufskraftfahrer. Und die Leute sind natürlich auch ziemlich cool da. Das ist halt noch so das Ding, höre ich auch immer, aber müsste ich halt ausprobieren. Also ich würde zum Beispiel da nie hingehen, wenn ich nicht davor schon mehrfach Urlaub gemacht hätte in Kanada. Müsste ich mal ausprobieren. Du müsstest dir mal eine Probe schicken lassen von so 25 Kanadiern, die einfach mal vorbeikommen, dass du mal so einen Querschnitt einfach kennenlernst. Stimmt, dass man hier einfach mal ein paar mit einziehen lässt. Und nee, aber das wäre so, ich krieg diesen Gedanken halt nicht weg. Also der ist zwar extrem weit weg, so, also wenn ich verliere jetzt nicht ständig irgendwie einen Gedanken an eine mögliche Auswanderung nach Kanada, aber immer wenn ich so drüber nachdenke, wie sollen wir das jetzt hier in Zukunft machen, Miete, Haus, Wohnung, was auch immer, dann klingelt immer mal wieder hinten so ein Glöckchen vom Weihnachtsmann, dann weiß ich, der ist gerade in Kanada. Und dann denke ich immer so, du musst sowas eigentlich machen. Du hast ja nur so ein paar relativ wenig Jahre auf diesem Scheißplaneten. Möchtest du dann aufs Land oder so Vancouver und diese ganze Nummer? Ich glaube, die Großstädte sind zu teuer. Also ich glaube, da kannst du, wie in jeder Metropole, wenn man die Metropolstädte nennen kann, kannst du da, glaube ich, nicht mithalten, wenn du jetzt keinen sehr guten Beruf hast. Man muss eins natürlich noch dazu sagen, die Telefonverbindung kann nur besser werden. Ich glaube, schlimmer als bei euch im Ballungsbereich Stuttgart kann die Telefonverbindung nicht schlechter werden. Das also ist richtig. In Kanada auf dem Land ist die Handyverbindung mit Sicherheit definitiv, also zu 100% möchte ich fast sagen, eindeutig besser. Also mindestens 4 Punkte. Da sagst du was. Also diese Telekom, die bringt mich wirklich zur Weißglut ständig. Ja. Also neulich haben wir doch auch mal telefoniert und dann hatte ich ewig keinen Empfang und irgendwann ist dann die Verbindung ganz abgerissen und dann habe ich zu dir immer gesagt, das gibt's doch gar nicht, ich habe hier noch nie Empfangsprobleme gehabt. Und einen Tag später bin ich da wieder lang gefahren und guck die ganze Zeit aufs Handy, volle Kanne Ausschlag, LTE. Da habe ich mir gedacht, wie kann denn das sein? Ja. Das verstehe ich nicht. Und mittlerweile glaube ich wirklich, dass die mein iPhone, die haben das geschrottet. Und jetzt bin ich mir wirklich sicher, denn ich habe mir Freakshow angehört letzte Woche. Und dann beschreibt der Pritlove exakt das gleiche Problem, das ich habe. Und er dachte, die gehen alle davon aus, ja, seine Batterie ist im Arsch. Das ist wirklich so. Du musst dir vorstellen, ich habe mein Telefon über Nacht am Schnupsi, lass es aufladen, mach's ab. So, 100%, ja? Das habe ich, seitdem ich das 6S habe, geändert. Ich hab's nicht mehr über Nacht drin. Ja. Okay. aber du wolltest doch bestimmt darauf hinauskommen, dass es nicht gut ist, das Handy über Nacht am Netz zu haben. Nee. Ich wollte auf was anderes hinaus. Ach so, jetzt hast du das Handy halt voll aufgeladen, alles super. So, gehst auf Arbeit. Ich habe natürlich da auch die Möglichkeit, mein Handy zu laden, ist ja gar keine Frage. Aber du gehst jetzt auf Arbeit und nach einer gewissen Zeit bist du so bei 50%. Und dann denke ich mir so, okay, alles klar, ich höre gerade einen Podcast, ich gehe jetzt raus, muss da irgendwas laden oder so und lass den Podcast nebenbei laufen. Ja. Und auf einmal, Handy aus. 50%. Stand gerade eben dran, jetzt Handy aus. Dachte ich, ach, hör auf. Ja, das passiert regelmäßig. Dann denke ich mir so, hä, was ist denn jetzt los? Stecke ich es ein? Dann dauert das so lange, wie wenn du dein Handy wirklich komplett ausgenuckelt hättest. Also wo es dann wirklich so ein paar Minuten dauert, bis dann endlich mal der Apfel kommt. Und so lange warte ich dann, kommt es wieder hoch, 38%. Dann denke ich so, was ist da los? Ja. Und ich dachte zuerst so, ich habe auch gedacht, ja okay, es liegt am Akku vielleicht, aber ich möchte jetzt da nicht unbedingt noch einen Austauschakku reinbauen lassen, weil ich mir eh jetzt im Frühjahr oder ich bin mir noch nicht sicher, wenn ich einen Vertrag wechsle, dann erst im Sommer und wenn ich bei Telekom bleibe oder ja, dann im Frühjahr ein neues Handy hole und jetzt da nochmal Geld reinzustecken, das macht keinen Sinn. Und als dann der Pritlove davon erzählt hat, da war ich mir jetzt 100%ig sicher, das ist genau das, was viele vermuten, Apple schrottet bewusst ihre alten Geräte. Das fängt jetzt auch mit dem Apple TV an. Ich habe mir ja einen zweiten Apple TV geholt. Ja. Also von der alten Generation noch, von der Vorgeneration, Generation vom Vierer jetzt. Vierer ist das, ja? Ja. Die haben jetzt alle plötzlich so hier und da mal ein Problemchen. Stürzen mal ab, musste mal wieder, also ach, was, ja, mittendrin geht's auf einmal aus und rebootet sich und so. Hatte ich niemals früher. Nie, gar nicht. Oder dass es relativ eine lange Leitung hat. Ja, also du klickst auf deiner Fernbedienung und da passiert nichts. Und auf einmal gehen die Klicks, die du gemacht hast, werden dann umgesetzt. Genau. Ich habe den Apple TV 4, den neuen, den habe ich jetzt im Wohnzimmer. Und ich habe den Dreier jetzt bei mir hier im Arbeitszimmer. Wenn ich hier irgendwas am Rechner mache, dass ich nebenbei noch irgendwie YouTube oder irgendwie sowas gucken kann. Auch schön, wenn ich was am Rechner mache, dass ich nebenbei noch YouTube gucken kann. Eigentlich war es früher mal andersrum, war, dass du so also am Rechner YouTube geguckt hast und dann so nebenbei was am Fernseher geguckt hast oder so. Ja, egal. Erzähl weiter. Und Moment mal, wie guckst denn du über Apple TV YouTube? Gibt's da die App wieder? Ja, die gibt's da, nach wie vor. Nee, bei dem alten gibt's die nämlich nicht mehr. Nun, pass mal auf, mache ich jetzt mal an. Aber das ist, möglicherweise ist das jetzt Einbildung oder so, aber ich habe auch das Gefühl, seitdem ich das hier angestöpselt habe, ist das alles nicht mehr so flutschig. Weißt du, wie ich meine? Es beim ist alten nicht mehr oder beim neuen? Beim alten. Der neue, du, das ist auch das Airplay, ist so unfassbar schnell. Ja. Aber ich habe das Gefühl, das ist hier jetzt alles so ein bisschen träge. Ja, siehst du? Und das ist genau das unterstützt ja meine These. Die schrotten die Dinger bewusst, so dass jemand wie ich jetzt sich denkt, komm, dann holst du dir halt den Vierer. Ich brauche ihn eigentlich überhaupt nicht, aber bis halt, dass diese Infrastruktur weiter bestehen bleibt. Ja. Und da kann ich dir schon sagen, da schere ich aus. Sehr wahrscheinlich schere ich aus. Ich warte jetzt auf Ende Februar. Mhm. Wenn das Galaxy 7 so geil wird, wie es aussieht, bin ich dabei. Dann habe ich echt jetzt die Schnauze voll, weil das. Da geht es mir jetzt nicht darum, dass ich sage, das ist das viel bessere Handy und jetzt, weißt du, komplett umschwenke. Nee, ich sag dir einfach, da wäre ich sogar bereit, ein etwas schlechteres Telefon zu nehmen, nur um mir diese Scheiße nicht mehr antun zu müssen von Apple. Ich zahle so viel Geld für den Dreck. So, jetzt gucke ich gerade, das ist das Dreier und bei dir gibt es YouTube. Bei mir gibt's YouTube, ist auch auf dem neuesten Stand das System. Ja, muss ich bei mir nochmal gucken, warum es bei mir nicht mehr YouTube ist. Guckst du bei dir nochmal, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir geht Apple auch. Bevor ich mir das 6S geholt habe, habe ich natürlich auch immer geguckt, was kannst du dir. Also ich wollte unbedingt weg. Aber irgendwie ist es halt immer noch von dem ganzen Scheiß, das es auf dem Markt gibt, immer noch das am scheißigsten. Aber es ist immer noch scheiße, so, weißt du? Ich glaube schon, dass Apple da schon noch die Nase vorne hat, so. Ja, natürlich. Ja. Auf einer Negativspirale hat immer irgendwer auch immer noch eine Nase vorne, auch wenn es scheiße ist. Aber die Frage ist halt, wie sehr mir das wehtun würde, auf das 7 jetzt zu wechseln. Also, das Optische ist für mich fast scheißegal, also wie das Telefon an sich aussieht, weil dann nehmen die sich. Das Telefon aussieht, ist scheißegal, aber das Interface sieht halt unglaublich behindert aus und so clumsy und so. Bah, also da habe ich mittlerweile auch schon ich sage jetzt mal, Anordnungen gesehen, keine Ahnung, ich habe mich ja mit der Materie nie beschäftigt, mit denen komme ich klar. Und ich finde auch, bei Apple muss da mal irgendwas passieren jetzt. Also das ist jetzt, sieht jetzt so seit 6 Jahren aus. Und also ich habe nichts gegen diese Icons, diese Apps und so, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt mehr up to date, auch wenn du den Startbildschirm anmachst und so. Da können sie auch mal was dran arbeiten. Also da nehmen sich auch wieder beide nicht viel. Das ist eine Geschmackssache. Aber ich denke mir da jetzt so, guck mal, ich zahle 300 € weniger für das Galaxy, das Große soll so um die 700, 800 Euro kosten. Und wahrscheinlich bringen die wieder SSD-Support damit rein in die Mühlen. Hä? Das ist auch cool, dass Micro du da halt SD eine Karte du? Reinstecken kannst. Micro-SD. Micro-SD, genau. SSD natürlich ins Telefon zu knüppeln, das wäre natürlich auch schön. Warte nochmal. Ach, SSD, da sind alles SSD-Platten in den Handys. Das sind alles Flash-Speicher. Achso, ja. Natürlich. Also die gehen alle ab wie Schnitzel. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir das wert, dass ich jetzt 400 oder 300 € mehr bezahle für ein Apple-Produkt, das vielleicht in verschiedenen kleinen Phasen mal da und da die Nase vorne hat, aber im alltäglichen Gebrauch, und das ist WhatsApp, Podcast, Twitter, Telefon, Kalender. Das war's. Das ist das Wichtigste. Natürlich benutze ich noch andere Sachen, aber nicht täglich. Vielleicht häufig, alle 2 Tage oder so, aber nicht täglich. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir das vielleicht... Was benutzt du täglich für Apps? Und da muss ich mal kurz aufs Telefon gucken, weil das ist natürlich klar, Twitter und Downcast, von Downcast muss ich aber auch weg, das ist auch nicht mehr, das läuft ja auch nicht mehr so rund. Twitter, WhatsApp, Downcast, Spotify, Mail, Kalender, Amazon, Kicker, Karten, aber dann nehme ich eh schon Google Maps. Google Maps, ja, natürlich. Dann so ein Traffic for All Ding, das die ganze Zeit den ganzen Traffic live checkt, das ist natürlich mein Leben. IMDb benutze ich jeden Tag. Gut, Safari, aber im Browser kriegst du auch überall. Ich glaube, das war's, was ich wirklich täglich benutze. Vielleicht noch Workflowy, jetzt, wenn ich mit MMA Radio wieder mehr mache, wöchentlich sende, dann nutze ich auch Workflowy häufiger, weil ich da dann halt so Sachen, über die ich sprechen will, mit reinschreibe. Pocket, aber das läuft ja auch nur im Hintergrund. Ja. Ja, das sind so die Apps, die gibt's halt auch fürs Android-System. Ja, bei mir ist es Twitter natürlich, Safari auf jeden Fall, YouTube, Downcast. Stimmt, YouTube, ja. Dick Reader, Radio, ich höre morgens halt immer NDR Info, so, und deswegen immer Radio. Dann Yazio, da schämt man sich wirklich, das zu sagen, Yazio, da Kalorienzähler. Das ist eine Jazz-App, oder? Genau, das ist ein Kalorienzähler. Yaz-App. Yaz-App. WhatsApp natürlich, Spotify auf jeden Fall jeden Tag und Bring. Bring ist unsere Einkaufslisten-App. Ja, okay. Ja, also weiß jetzt nicht, ob es jetzt sowas, also es gibt da auch bestimmt Alternativen. Und AMU, also Reddit, das auch jeden Tag. Ja, aber das gibt's ja alles für Android. Also natürlich. Es ist halt eine Umstellung, gar keine Frage, auch meine ganzen Kalendersachen und so, das müsste ich dann erstmal in meinen Google-Kalender transferieren. Also ist aber auch alles ohne Probleme machbar. Also du musst Du musst ganz dringend Pipi. Ja, warte mal. Dann lasse ich eine Musik laufen. Und zwar, die muss ich kurz einleiten, Chris. Du kannst das sollst du mithören, wie ich das einleite. Und zwar habe ich jahrelang mich Jimmy Fallon nicht verschlossen, aber habe ich gesagt, nee, ich möchte mir nicht noch irgendwie so ein Comedian aufhalsen. Ich gucke schon viel zu viel. Aber jetzt bin ich ein großer Fan geworden und letzte Woche war die gute Natalie Portman zu Gast und hat zusammen mit Jimmy Fallon und der kleinen Maus, wie heißt die denn nochmal? Himmel. Das Mäuschen? Jetzt muss ich noch ganz kurz aushalten. Ja, ich muss den Namen hier noch schnell rausfinden. Wie kurz davor eine Dose zu schiffen. Sia, genau. Mit der hat er zusammen das Lied neu intoniert, Aiko Aiko. Und das hat mir viel Spaß bereitet. Okay. Und solange der Chris pisst, hören wir Aiko Aiko. Talking about it now. Hey now, hey now, hey now. I go one day. Ooh. Dragon Ball Z now. da bin ich großer Fan geworden, muss man ganz ehrlich sagen, von Jimmy Fallon. Hat lang gedauert. Hat lang gedauert. Ich finde den brillant. Ich finde den großartig. Und auch, kennst du die Lip-Sync-Battle-Sachen von ihm? Ja. Ja, hat er doch. Mit wem hat er das zusammen gemacht? Mit mehreren gemacht. Ich habe alle gesehen. Alle. Ja, jetzt hat er es neulich mit jemandem gemacht. War das nicht mit Natalie Portman? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber das ist also alles, was ich von ihm bis jetzt gesehen habe, und das ist natürlich weit entfernt von alles. Ist toll. Obwohl ich bei den Comedians wirklich, der hat halt sein perfektes Format in diesem Showformat so. Aber ich hatte früher auch Stand-up gemacht, habe ich mir auch alte Sachen von ihm angeguckt. Die sind okay, aber nicht so geil wie viele andere Stand-up-Comedians. Kleine Information, ich habe ja Jimmy Fallon immer nur auf YouTube konsumiert, seine ich habe immer dann so einmal die Woche habe ich so gebinge-watched, so, ne, einfach mal alles, was er so rausgebracht hat, habe ich mir angeguckt, aber jetzt hat man die Möglichkeit, das im deutschen Fernsehen zu gucken, hast du das mitbekommen, die komplette Sendung. Nee. Ja, auf 1 Plus kann man sich die kompletten The Tonight Show mit Jimmy Fallon angucken. Die aktuellen? Ich glaube, es sind die aktuellen. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe sie aber jetzt einprogrammiert diese Woche, die Ausgaben, und werde sie mir schön hintereinander angucken. Leider sind die Gäste diese Woche nicht ganz so geil gewesen. Aber Hallo, Martin Scorsese war jetzt gestern da. Martin Scorsese war da? Ja. Willst du mich völlig verarschen? Nein. Das also muss man sich angucken. Habe ich schon. Ja, nee. Also schon? Das muss ich mal gucken. 1 Plus hast du gesagt. 1 Plus. Ja, da gucke ich mal rein. Aber ich muss noch mal ganz kurz zu dem Apple-Thema zurückschwenken. Thema Handy sind wir durch. Ich werde mal gucken, was ich mir hole. Aber es gibt ja noch was Faszinierendes zurzeit in meinem Leben, weil ich benutze die Kleinanzeigen-App, um meinen iMac zu verkaufen. Ich habe jetzt nicht unbedingt Druck, den zu verkaufen. Ja, ich habe ihn relativ überteuert reingesetzt. Ich habe ihn für 1001 reingesetzt. Sag mal so, wenn ich, also ich denke mal 900, 950, das ist drin. Ja. Also hab natürlich dann schon so eine Verhandlungsbasis mit eingerechnet. Haben sich auch schon ein paar Leute gemeldet. Also es gibt zwei fast schon spektakuläre Geschichten. Vor einer Woche schreibt mir eine Frau, die sei sehr interessiert an dem Rechner und ob sie mich mal anrufen kann. Dann sage ich so, ja, kein Problem, rufen Sie ruhig mal an. Dann ruft sie an und sagt halt so, ja, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung. Ich habe zwar seit 2000 irgendwas oder seit 1998 immer mit Macs gearbeitet. Ich bin Fotografin, habe ich schon gewusst. Okay, alles klar, sie wird wahrscheinlich mal von irgendeinem Fotografen empfohlen bekommen haben, damit mit OS-Software, also mit dem macOS zu arbeiten, weil das halt für Fotografen und überhaupt kreative Menschen einfach besser geeignet ist. Sei es drum. Und dann fängt die an, mir Fragen zu stellen. Ja, wissen Sie denn da, ob das Photoshop so und so drauf geht? Und ich natürlich als findiger Verkäufer habe mir gedacht, na gut, das google ich mal so nebenbei beim Gespräch. Ja. Habe auch alles immer schön rausgefunden. Ich möchte jetzt auch gar nicht das spannender machen, als es im Endeffekt ist. Aber ich habe mit der Frau 70 Minuten telefoniert. Ach, 70 Minuten. Ich habe mir die ganze Zeit Fragen gestellt. Ich habe alles beantwortet. Ich habe Problemlösungen für sie bereitgestellt. Dann sage ich so, ja, es gibt ja jetzt auch von Adobe die Möglichkeit, das Ganze so monatlich zu abonnieren praktisch. Also so, das heißt irgendwie 8 € im Monat und hast dann halt Photoshop und oder Lightroom oder so. Mhm. Also weißt du, so als Subscriber-Modell. Und was ist das ja teuer. Dann fängt die da an, rüber zu reden. Ihr habt alles mitgemacht. Ja gut, dann danke, ich melde mich dann. Ja. Da habe ich mir gedacht, okay, alles klar, ich habe ja gerade eine Bomben, eine Verkaufsgespräch geführt und habe nichts davon. So. Spektakulärer wurde es dann am Dienstag. Kriege ich eine WhatsApp-Nachricht. Hallo, ich möchte Ihren iMac kaufen, können Sie den an eine Packstation nach Hamburg schicken, weil mein Sohn möchte den haben. Da habe ich erstmal meinem jugendlichen Leichtsinn geschrieben, ja, müsste kein Problem sein. Später habe ich herausgefunden, dass man an die Packstation nur schicken kann, also 30x60x60 darf das Paket höchstens sein das iMac-Paket wäre halt wesentlich größer, logischerweise. So, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ja, können wir machen, hin und her. Ja, okay, dann schicken Sie mir mal Ihren PayPal-E-Mail-Adresse und so, dann überweise ich das, schicke das Geld rüber und habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie viel das überhaupt kostet hier von der Versicherung auch, weil die üblichen 500 € würden ja gar nicht ausreichen, falls das Paket doch abhanden kommen würde. Also brauche ich dann noch eine Zusatzversicherung. Wollte halt mal gucken, was sind die Versandkosten. Und dann stelle ich halt fest, okay, kann ich nicht an die Packstation schicken, schreibt dem Typen, kann ich nicht an die Packstation schicken, seitdem meldet er sich nicht mehr. Jetzt frage ich dich, wollte der mich irgendwie verarschen, weil ich auch schon von so Fällen gehört habe, dass Leute dann Sachen über PayPal bestellen und sagen, habe ich nie bekommen. Aber kannst du ja eigentlich nachvollfolgen mit... Ja, aber da hätte er ja nichts von gehabt, wenn es gar nicht angekommen wäre. Nein, praktisch er... Ja, aber er... Ich habe da nämlich so einen ähnlichen Fall gelesen und da ging es dann darum praktisch, dass die damit Geldwäsche betreiben wollen. Also das geht denen überhaupt nicht darum, das Gerät zu kaufen oder irgendwas, sondern dass du dann das Geld zurücküberweisen musst und sie damit Geld waschen. Das sei wohl eine angeblich gängige Methode geworden bei so Kleinanzeigen oder vielleicht nicht gängig, aber würde vorkommen oder dass du sagst, hier überweisen sie mir das auf das und das Konto, Betrag ist 120 Euro, sage ich jetzt mal, so einen fiktiven Betrag und er setzt ein Komma falsch und überweist dir irgendwie 1200 und sagt dann, oh Entschuldigung, da ist mir das Komma verrutscht, können sie mir den Betrag wieder zurücküberweisen, dann kriegen sie wieder die 120 und so waschen die irgendwie ihr Geld, das habe ich jetzt auch mitbekommen. Aha. Und dann machst du dich ja mitstrafbar und so ein Scheiß, klar, wenn das mal rauskommt. Na klar, weil wir nicht beteiligt sein an der ganzen Nummer, na klar. Ja, das ist schon sehr merkwürdig gewesen. Aber dann mein Einblick, da ist dann der Spruch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Nee, so ist es. Und mein iMac, den will ich halt verkaufen, weil ich möchte mir wieder ein MacBook Pro holen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also ich möchte mir auf jeden Fall wieder ein MacBook Pro holen. Ich vermisse meinen MacBook Pro, hätte ich nicht gedacht, dass ich das so sehr vermisse. Und habe mir jetzt auch schon eins rausgesucht und war dann erstmal erschrocken. Also ich habe mal so von den Spezifikationen dasselbe genommen, wie ich es damals hatte. Außer halt, dass es jetzt ein SSD Platte drin ist, 512 Gigabyte, musste ja. Und dann habe ich erstmal gedacht, Alter, das gibt's gar nicht. Ich habe damals 2000 Euro gezahlt für das Ding. Jetzt bist du da schon bei 2,5. Einfach mal 500 Euro teurer. Was ist mit dir? Ja, du, super. Gott sei Dank bist du reingekommen, hast gezeigt, wie sauber das Geschirr ist. Was? Ich war total begeistert, weil die Kaffeekanne so sauber geworden ist. Der Kinderpunsch schlägt an. Ja, also auf jeden Fall zahlst du da jetzt schon 2.500 Euro für ein, okay, es hat eine SSD drin, das hatte die andere nicht, aber ich sag mal so, damals war halt eine 1 Terabyte Platte was Tolles und hat viel Geld gekostet. Weißt du, wo ich das MacBook Pro gekauft habe. Da wirst du schon ganz hippelig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist. Aber ich kaufe nie wieder, ich habe das ja bei dem iMac gemacht, dass ich da gesagt habe, okay, ich kaufe das, was ich brauche. Und das mache ich nie wieder. Ich habe jetzt einen iMac, den nimmst du halt so für einen alltäglichen Gebrauch, aber sobald du mal ein bisschen das Gerät fordern wollen würdest, geht's halt in die Knie. Ja? Also wenn ich jetzt hier mein Soundboard offen habe, meine Aufnahmesoftware, dann vielleicht noch hier eine DJ-Software und dann noch nebenbei Fotos angucken will, dann fängt er an zu rödeln. Also der hackelt nicht oder so, aber du merkst halt einfach, okay, er muss jetzt hier mal ein bisschen nachladen. Liegt natürlich daran, dass er keine SSD drin hat und auch nur 8 GB RAM, aber das werde ich nie wieder machen. Also lieber in die Vollen gehen. Ja. So, das ist aber auch wieder so ein Apple-Thema, weißt du, dass die ohne Ende die Preise erhöhen. Ja. Und du denkst aber so, ja, das müsste ja eigentlich billiger werden, weil mehr Leute kaufen. Und weißt du, das ist genau das Gegenteil, ist der Fall. Das ist genau das Gegenteil, ganz genau. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Die gibt's gar nicht, wirklich. Irgendwas wollte ich noch sagen zum Thema Apple. Außer, dass dieser ganze Lifestyle und so, es geht mir alles massiv auf den Nüsse. Aber hast du jetzt eigentlich Star Wars gesehen? Nein, ich habe mich dagegen verwehrt. Ich kann dir auch sagen, warum. Erstens mal, um mein Gesicht nicht zu verlieren, ist ja richtig. Kannst du nicht bringen. Und zweitens habe ich die Zeit viel besser genutzt, denn darauf wollte ich vorhin ja schon hinaus. Ich habe Uncharted durchgespielt. Jetzt wollte ich dir mit dir dieses Video angucken, weil das nämlich die perfekte Symbiose zwischen Star Wars und Jimmy Fallon ist, weil ich das Video auch sehr charmant fand, weil ich grundsätzlich diese Videos von ihm mag. Ich kann leider jetzt gerade keine Videos angucken. Ich wollte nämlich vorhin mit meinem Aufnahmeprogramm... Weil die 8 GB RAM voll gecatcht sind. Nee, weil da wollte ich Chrome öffnen und... ich wollte nämlich auch irgendwie ein Video da. Ach so, genau, von Guido Wolf heißt der, glaube ich, unser CDU-Kandidat hier in Baden-Württemberg, der wahnsinnig ulkig ist, der Typ. Aber auf jeden Fall es hat sich dann das Chrome aufgehangen und wenn ich jetzt damit irgendwas mache, habe ich die Befürchtung, dass die Aufnahme hier in den Arsch geht. Deswegen müssen wir ein Video gucken, leider vertagen. Ja, gut, dann aber Uncharted, Chris, das muss ich mit dir hier noch abhandeln. Ja. So. Jetzt habe ich ja letzte Woche schon erzählt, dass ich Uncharted 1 angefangen habe. Mittlerweile bin ich ungefähr bei 30% von Uncharted 3. So, also habe ich schon, das gibt's doch gar nicht. Also ich habe jetzt schon so ein bisschen die ganze Serie mal thematisieren. Ich weiß, dass du ein großer Fan bist, dass viele Leute dieses Spiel vergöttern. Und ich kann gleich mal sagen, ich find's super. So. Aber. Ja, genau. Aber. Und ich kann dir jetzt genau sagen, was nämlich derselbe Punkt ist, der eigentlich jedem auf den Sack geht oder der mir zumindest massiv auf den Sack geht. Das ist, wenn die Serie, wenn die Spiele extraterrestrisch wären, wenn da irgendwelche Mutanten, Zombies oder irgendwelche anderen Wesen auf die Bühne treten. Das ist genau der Grund gewesen, warum Indiana Jones 4 zum katastrophalsten Film 2000, weiß ich nicht. Hast du jetzt gespoilert? Also wirklich, das ist kein Spoiler. Nee, doch, das ist ein Spoiler. Nee, pass mal auf. Das ist, wer Indiana Jones 4 irgendwie noch sehen wollte, der hat jetzt von mir eine Segnung bekommen. Guckt euch niemals diesen Film an. Das ist ein Tenor mit Episode 1 bis 3, Star Wars. Übrigens, es gibt Gespräche zwischen mir und einem alten Haudegen, einem alten Kochhaudegen, dass wir zur Premiere von Episode 8 nach London wollen. Naja, gut. Könnte er ja machen. Ja, die Idiotie nimmt kein Ende. Ja, ich dachte immer, ich hätte einen Vogel abgeschossen mit Monday Night Raw in London, aber gut, sei es drum. Kannst du da R283D gucken und. R283D, natürlich. Ja. Nee, aber genau das ist das Problem bei Uncharted. Ich muss sagen, jetzt nachdem ich ja alle drei Teile, zumindest den letzten dann auch mal angespielt habe, ist der erste im Nachhinein extrem charmant irgendwie, weil er aus wenig sehr viel macht, finde ich. Ja, so ein relativ überschaubares Szenario und es gelingt ihnen, das Spiel nicht langweilig werden zu lassen. Dann und wann kotzt du dich halt an, wenn dann auf einmal diese Unterviecher da auftauchen, weiß gar nicht mehr, wie die hießen, also diese komischen, diese alten Soldaten praktisch, die jetzt, was ist das, Dämonen sind oder so. Ja, das ist natürlich so, ja, habe ich mir halt auch gedacht, oh nee, egal, es hält sich ja noch in Grenzen. Aber das Spiel hat eigentlich durchweg gut durchgezogen, hat mir Spaß gemacht. Das zweite fand ich bis zu dem Zeitpunkt, als du da in dieses Dorf da, ich weiß nicht, ob das, wo ist denn das überhaupt? In Peru oder? Nee, wo war das? Ich glaube, Peru, ja. Ja, als du da in diesem Dorf landest dann, also nachdem dein Zug da entgleist ist und abgestürzt ist und so, ab da fand ich's, mir macht das Gameplay Spaß, aber nicht das Spiel selber. Das Spiel selber hat mich dann wirklich frustriert mit diesen scheiß komischen Böcken da, mit diesen Werwolfböcken oder was das da darstellen sollte. Das, ja. Oh, und dann die blauen Männchen. Mit den Yetis da oder was? Was? Mit diesen Yetis oder was meinst du? Ja, was waren das? So Yetis, die hatten auch dann auch so Hörner und so, so. Das ging mir so auf den Sack. Vor allen Dingen, als der das erste Mal aufgetaucht ist und es ja nur darum ging, dass du in Bewegung bleibst, dass der dich praktisch nicht killt. Weißt du, das mit diesen Yetis, da kann ich sogar fast noch mit leben, so ein Fabelwesen, sag ich mal. Aber dann der letzte Arena-Kampf von Uncharted 1, das war einfach zu viel. Und nee, 2 meinst du jetzt, oder? Nee, 1. Wo du da auf dieser Arena-Plattform bist und diese ganzen blauen Viecher da aus dem Loch gekrabbelt kommen. Das ist doch 2. Nein, ist 1. Der Endkampf von 2 ist gegen diesen blauen Typen, den du da abfackeln musst. Ja. Und wie war es bei 1 jetzt nochmal das Ende? Da bist du doch auf dieser Plattform da, in dieser Höhle, und da kommen ringsrum kommen diese Viecher aus dem hochgeklettern und du musst die alle abballern. Dann musst du in dieser Kette hochklettern. Ach, stimmt, ja, stimmt. Ja. Muss ich jetzt überlegen, wie das war. Stimmt, das habe ich schon auch wieder verdrängt, siehst du? Ja. Weil das geht mir dann auf die Nüsse. Und das war für mich das Problem bei Uncharted 2. Die letzten 3 Stunden, da musste ich mich echt extremst durchqueren. Ich finde auch die Blonde nicht so sympathisch. Ich finde die Chloe viel besser. Übrigens, da hast du mich ja auch gut verarscht, weil beim Dreier ist ja die Chloe dann gleich dabei. So. Natürlich, gleich am Anfang. Super, fand ich toll. Die finde ich super genial. Was ich übrigens auch machen musste, und das ist eines der wenigen Spiele, bei dem ich das getan habe, aber ich werde es wahrscheinlich jetzt immer tun, ich musste von Deutsch auf Englisch stellen. Mhm. Weil ich finde die Synchronisation richtig, richtig scheiße. Richtig scheiße. Ich habe nämlich dann an irgendeiner Stelle bei Teil 1 nicht mehr so richtig weiter gewusst und habe dann bei YouTube geguckt, also musste mal irgendein Rätsel lösen, habe ich bei YouTube geguckt und habe das auf Englisch gesehen und habe mir gedacht, das ist viel geiler, das hört sich viel besser an, gerade Nathan Drake, gefällt mir viel besser und hab's dann umgestellt und man konnte es gut so spielen. Also manchmal habe ich halt die Befürchtung, dass wenn ich es auf Englisch spiele, dass ich gewisse Sachen nicht verstehe, gerade wenn es halt um irgendwie, ja, so ja, so Kunstdreck geht und dann, wenn sie da irgendwelche Schätze sammeln und von irgendwelchen alten Templern reden und so. Aber das geht gut, kann man gut auf Englisch spielen und ist auch auf jeden Fall besser, ja. So, also das war ja, wie gesagt, fand ich insgesamt, das war für mich ein 8 von 10 Spiel bis zum Ende. Dann hat es mich verlassen, als dann diese komischen Viecher da kamen, diese blauen und... Ist auch eine Spur zu lang, die ganze Nummer, ne? Ja, weil du halt immer so denkst, okay, das ist jetzt hier offensichtlich der Endkampf und ja, dann geht's nochmal weiter. Und dann ist der Endkampf an und für sich mir auch irgendwie fast zu lame, so, weißt du, zuerst ist er unbesiegbar und dann muss er halt einfach diese komischen Dinger da an der Seite immer abknallen und die töten ihn. Nee, das hat bei mir dann dazu geführt, dass ich das mit 7 von 10 Punkten bewertet habe. Und beim Dreier, muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich bis jetzt noch nicht so richtig drin. Wie fandest du den Anfang, diese Barschlägerei? Ich fand die schön, ich fand das gut gemacht. Natürlich, das ist so so übertrieben alles gemacht, wie du dann auch diesen fetten Typen dann finishst, ne, mit der Kloschüssel und alles. Ja. Aber ich finde das alles irgendwie das ziemlich geil. Ich mag auch Nathan Drake als Charakter, muss ich sagen. Ja, ja, der ist mir mittlerweile auch an Platz gewachsen. Aber ja. Die Barschlägerei fand ich gut. Dieses Level, hätte ich fast gesagt, wo er praktisch da als 15-Jähriger oder so da rumrennt, das ging mir auf den Sack. Wie er Sully kennenlernt und so. Ja, ne? Das ging mir auf den Sack. Also das hat mir nicht gefallen, war auch völlig unlogisch aus meiner Sicht dann wieder manche Sachen. Ja, und unterm Strich muss ich halt sagen, das Spiel ist toll, aber gibt's da irgendeine Erklärung, warum die immer mit was Übernatürlichen kommen müssen? Ich weiß es nicht. Und das ist auch das einzige Ding. Ich habe jetzt einen Podcast gehört, da haben sie auch so über die Top 10 2016 geredet, über die Top 10, auf 2 war Uncharted 4. Und da haben sie dann gesagt, das Spiel sieht so phänomenal aus. Und das Gameplay, das Gunplay und das Gameplay, wie du kletterst und die Leute abballerst und so, das ist alles super. Das wird auch wieder alles super. Und wusstest du, dass Uncharted 4, du hast ja auch schon einiges an Footage gesehen, ne? Ja. Dass es auf der komplett selben Engine fußt wie Uncharted 3 und 2? Echt? Haben sie nur noch mal aufgebohrt, haben sie nur noch mal mehr Arbeit reingesteckt und die Power der PlayStation 4 halt mit reingesteckt. Das ist komplett dieselbe Engine. Wie auch bei Last of Us, ist ja auch dieselbe Engine. Das macht mir aber fast schon Sorgen. Ja, aber das macht mir aber auch erst seitdem Sorgen, seitdem ich weiß, dass es die alte Engine ist. Ich finde, das sieht so phänomenal aus, was man da alles gesehen hat. Und die haben dann da halt auch gesagt, ey, das Spiel hat alles. Tolle Charaktere, tolle Grafik, tolles Gameplay, alles toll. Wenn es denn mal endlich down to earth bleibt, weißt du, wenn da nicht wieder irgendwelche Aliens oder extraterrestrische Scheiße oder Mutantenwesen oder Fabelwesen kommen, wenn das wegbleibt, wird es das beste Spiel des Jahres. Ja, wobei ich natürlich bei so Videos oder bei, weiß nicht, hier so E3-Vorstellungen immer ein bisschen vorsichtig bin. Natürlich, da kannst du natürlich dann auch irgendwas Gepolishedes da hinschicken. Ja. Aber die sind natürlich schon limitiert, wenn sie da... sag ich mal, nicht mit dem neuesten Scheiß arbeiten, würde ich jetzt sagen. Absolut. Also, andererseits habe ich ja jetzt diesen Bataillon 1942 Trailer oder was das da war gesehen und die arbeiten ja mit der 45. Unreal Engine 4 und das sah nicht so geil aus wie andere Sachen, die schon... Battalion 1944. Oder 44, und ja. Es sah wirklich nicht so geil aus, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist auch der Tenor im Internet, ich bin bereit für einen zweiten WK-Shooter. Ja, natürlich, jeder sagt das doch. Ich habe seit Ewigkeiten keinen mehr gespielt und früher gab's ja, da warst du ja noch nicht ganz in dieser Gaming-Schleife drin, wurde es so dermaßen vom Medal of Honor bis Call of Duty, so dermaßen, oder und Brothers in Arms, so wurde es so übersättigt und überschüttet mit zweiten Weltkriegs-Shootern noch und nöcher. Aber jetzt bin ich wieder bereit. Ich habe richtig Bock. Ich kann dieses Endzeit-Szenario und dieses Future-Szenario kann ich alles nicht mehr sehen. Diese ganzen Fallouts und Call of Duties gehen mir alle am Arsch vorbei, muss ich sagen. Das geht mir auch so. Deswegen ist ja Uncharted so ein, oder auch Tomb Raider so eine schöne Abwechslung. Ja. Weil das so relativ down to earth ist. Also auch dein Charakter ist halt nicht hier mit noch irgendwie Exoskeletten ausgestattet und so Scheiß. Das nimmt mir überhand. Das ist halt immer, wenn es so einen Trend gibt, muss der wirklich so ausgeschlachtet werden, dass kein Mensch auch wirklich am Ende dieses Trends noch überhaupt einen Gedanken an das ganze Zeug verschwendet. Mensch, du hast gesagt, diese ganzen E3-Sachen und so, die sind natürlich alle mega gepolished. Du, ich habe die Beta gespielt. Von Uncharted. Uncharted 4, ich habe die Beta gespielt. Stimmt, ja, stimmt. Ja, ich habe die Beta gespielt, 2 Tage lang. Das sieht phänomenal aus. Ich schwöre es dir. Es sieht brillant aus. Ich freue mich, wenn es so ist, ist doch super. Also besser geht's ja nicht. Das ist mir gerade in den Kopf gekommen, weißt du? Bitte? Ist mir gerade in den Kopf gekommen, dass ich ja sogar schon gespielt habe, Uncharted 4. Ja, es ist halt so nur ein paar Tage gewesen, dann vergisst man es vielleicht auch schneller. Nee, aber ja. es ist mir ja recht, es ist interessanterweise auch ein Spiel, bei dem ich mal kurz überlegt habe, soll ich mir das vielleicht neu, aber dann habe ich mir gleich gedacht, nee, der Witcher wartet schon. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich die so schnell durchspiele, weil ich sag dir wirklich, ich kann es kaum Er sitzt dir im Nacken. Ja, aber positiv, ich freue mich so unglaublich, ich kann es nur jede Woche wieder sagen, ich gehe davon aus, dass ich Uncharted diese Woche fertig habe. Mhm. Und dann gibt es natürlich... Wo bist du gerade? Ich bin jetzt in dem französischen Dschungel. Weißt du, wo sie nach Frankreich gehen? Und wo es auch immer in Frankreich in Anführungsstrichen einen Dschungel gibt. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Das ist nachdem die da in dieser Untergrundstation sind. Ah, ja. So, dann trennen die sich doch. Dann geht doch der Typ, der Glatzköpfige, der geht doch dann mit Chloe, wo geht John oder irgendwie so. Irgendwo anders hin, ja. Und du gehst mit Sully, der sich ja eigentlich in Teil 2 schon zur Ruhe gesetzt hat. Aber spielt das zeitlich auch nach? Ja, muss ja. Oder spielt nach Teil 2? Ja. Im vierten ist Sully auch dabei, ne? Ja, dann sieht man ja auch da in dem Auto sitzen dann. Ja. Aber der Charakter ist mir noch nicht so ans Herz gewachsen. Nee. Der klickt bei mir. Also Chloe total, diese Reporterin, da bin ich auch noch so ein bisschen... Oh, weiß auch nicht. Ich bin nicht so ein Fan von der. Ich finde die Chloe so unfassbar geil. Auch mit der Originalstimme, mit dieser tiefen englischen Stimme. Das ist Wahnsinn, die Alte. Das ist wirklich der Wahnsinn. Die mal ficken. Die mal ficken, oder? Ja, kann man nicht anders sagen. Die mal ficken. Ja, nee, also da bin ich schon angefixt, sagen wir mal so. Aber dieses Übernatürliche, das versaut das. Das nervt weiter. Wirklich. Das versaut dann wirklich einiges. Hast du Ding gespielt? Ding. Division? Hast du Ding gespielt oder was? Na, Division? Nein, habe ich nicht. Okay, ich auch nicht. Also, ich habe irgendwann dann letzte Woche auch am Montag diesen Code geschickt bekommen. Mhm. Und dann dachte ich mir so: Nee, ich muss Uncharted spielen. Tut mir echt leid. Also, ja. Das könnte auch irgendwie mal. Ich habe den Code eingelöst, aber nicht gespielt. Das ist auch wenigstens das. Ja, wenigstens so dekadent muss man sein. Ja, das musst du. Aber ich habe noch mal eins, bevor ich zum letzten Reizthema dieser Sendung, glaube ich, heute komme. Reizthema. Was machst du denn am 12.? Am 12.2. oder was? Mhm. Das weiß ich so nie. Das weißt du so nie. Ich habe ja wirklich Lust mit dir und unserem, ich möchte schon fast sagen. Pocho? Unserem Pocho, dem wir ja nun wirklich schon das ein oder andere Mal lieb gewonnen haben. Ja, das ein oder andere Mal. Das ein oder andere Mal. Es ist zwar nie keine beständige Liebe. Was? Aber diese Liebe facht immer wieder auf. Nee, bei mir ist es grundsätzlich eher eine sexuelle Geschichte mit ihm. Dass wir da vielleicht mal so die große Non-PG-Gala machen. Dass wir die mal irgendwie so alle 3 Monate einmal hinkriegen mit viel Alkohol. Ja, ich bin da so ehrlich und sage, dass ich da mich auf nichts festlegen lasse. Ja, da habe ich aber sturmfreie. Aber natürlich sehr gerne möchte. Also ich meine, auf nichts festlegen lassen mit dir alle 3 Monate und Datum nein, und so. Nein. Das kann ich nicht, weil das geht in die Hose. Das geht definitiv. Erfahrungsgemäß. Erfahrungsgemäß, aber am 12., das ist ein Freitag, da habe ich sturmfreie. Ach, Freitag, da bin ich schon raus. Ah, okay. Freitag, weil da muss ich samstags arbeiten, da bin ich limitiert in meinen Aufnahmefähigkeiten. Ja, muss man leider so sagen. Oh, ich bin ja auf die Sirene gekommen. Auf die Sirene, ja. Ja, aber das müssen wir unbedingt mal machen. Die große Non-PG Gala, dass wir die mal machen. Schön zu dritt, schön mit Alkohol. Schön. Nonsens, einfach nur Nonsens. Ja, an mir soll es nicht scheitern, lieber Chris. ich habe es ja schon mehrfach vorgeschlagen und es wurde dann abgebügelt, muss man ganz ehrlich sagen. Du bist so eine alte Scheiße, bist du ja, doch. Ja, das ist auch. Ich habe dir gerade ein Bild vom letzten Reizthema geschickt. Was hast du? Ein Bild vom letzten Reizthema. Ja, dann gucke ich mal. Sind es Titten? Also wirklich. Ich habe dem guten Ricky heute Morgen, lass es 17:30 Uhr gewesen sein oder so, habe ich ihm ein Bild schöner, prächtiger, saftiger Brüste geschickt. Okay, man muss natürlich definitiv sagen, sie waren gemacht. Absolut. Ist völlig okay. Aber es waren schöne, prächtige Brüste. Und da sagst du ganz ehrlich, dass sie dir nicht gefallen haben. Das hat mich ein bisschen persönlich beleidigt. Ja, ich stehe nicht auf so extreme Plastiktitten. Das waren keine Extreme, es waren schöne. Also wenn es oben glänzt, dann ist es zu plastik. hat mir halt nicht gefallen. Ist halt ja auch so ein bisschen eine Geschmackssache, würde ich fast sagen. Ist ein Geschmäckle. Nee, also bin kein, nee, kann ich auch nicht sagen, dass ich kein Fan von gemachten Brüsten bin. Das kommt drauf an. Also wenn sie meinen Vorstellungen entsprechend gemacht sind, dann, aber wenn nicht, dann... Dann halt auch nicht. Dann werden die Brüste auch einfach so abgestraft. Dann werden sie abgestraft. Sieht ja aus. Gibt es für mich auch kein Vertun. Also möchtest du über das letzte Reizthema nicht sprechen? Lego. Ja, das ist für mich halt... wie soll, was soll ich dazu sagen? Ich meine, guck mal, ich verstehe das, wenn jemandem irgendwie was besonders gut gefällt. Ja. So ist es bei dir, so ist es bei vielen anderen Menschen auf der Welt. Ich finde es... Das geht für mich wirklich nicht in den Kopf rein, wie man auf so Lego abfahren kann. So, jetzt hör mal zu. Ja. Hast du höchstwahrscheinlich nicht den Trailer zu Lego Star Wars The Force Awakens gesehen? Habe ich gesehen. Hast du gesehen? Und ja, da hast du nicht diese gewisse... Okay, schwierig. Du hast Star Wars. Das ist natürlich dann... Moment mal, ich hasse nicht Star Wars, sondern ich habe mit dem nichts am Hut. Du hast eine Aversion dagegen, das muss man schon ja sagen. Ja, aber das liegt jetzt... Es war ja damals, weil es diesen Overkill gab. Ja. Also das hat sich jetzt schon so ein bisschen gelegt. Na gut. So... Ja. Und du hast an diesem Trailer nicht gemerkt, dass diese Serie sich nicht nur wie die ganzen Pixar-Filme an kleine Kinder richtet. Ja, natürlich habe ich das gemerkt, aber ich finde den Humor nicht besonders geil, muss ich ganz ehrlich sagen. War doch mega lustig, als dieses kleine Lego-Männchen in diesem X-Wing saß und dann an seinem Pult rumdrückt und auf einmal den Cantina-Song anmacht. Das war doch mega lustig. Das fand ich überhaupt nicht witzig. Also da bin ich einfach dann nicht so gepult, glaube ich. Da habe ich eine andere Art von Humor. Macht ja auch nichts. Ist völlig okay. Also, aber ich habe ja diese Dinger schon immer gerne gespielt. Ne? Aber jetzt... Ich sage, viele spielen diese Dinger gerne. Viele spielen die Dinger gerne. Und jetzt haben die Lego-Spiele seit Lego Jurassic World und seit, ich habe jetzt auch ganz aktuell das Lego. Ich habe mich erbrochen, was ist denn? Nix. Ach so. Völlig normal. Seit Lego Jurassic World und seit dem aktuellen Lego Avengers hat diese Lego-Geschichte in sich einen Sprung gemacht. Spielerisch ist es hier und dort natürlich ein bisschen abwechslungsreicher geworden. Es hat bei dem Avengers-Ding kannst du dann als Iron Man meinetwegen dann so ein bisschen rumfliegen und rumballern und so, wie in so einem guten alten Gallagher-Shooter und sowas. Das ist halt ein bisschen Abwechslung. Aber nichtsdestotrotz bleiben die Spiele in sich ja immer dasselbe. Aber sie haben seit Jurassic World diese große Änderung gemacht, dass die Figürchen synchronisiert sind. Und dass extremst viele Zitate verwendet werden. Und das begreifen halt Kinder nicht. Vor allen Dingen nicht bei den alten Jurassic Park Spielen. Denn in diesem Jurassic World Ding ist ja 1 bis 3 und Jurassic World mit drin. Kannst du komplett halt die Stories nachspielen. Und da sind so viele Anlehnungen und Reminiszenzen drin, die ganzen kleinen Kinder nicht verstehen. So, das ist das eine, was ich halt ziemlich geil finde. So, dass auch die, dass es nicht ultimativ fürs kleine Kind gemacht wird, wie so Disney-Filme oder so, sondern dass es eher diese Pixar-Schiene fährt und halt diese Synchronisationen sind echt super gemacht, sind teilweise halt echt die Originalsynchronsprecher und das ist einfach nur toll und auch vor allen Dingen der Trailer von The Force Awakens. Da freue ich mich schon wieder so dermaßen drauf und hinzu kommt natürlich jetzt noch dieser Faktor, den ich vorher noch nie hatte, dass ich das zusammen mit Lilly alle spiele. Ne? Sie, ich schwöre es dir, es ist kein Gelaber. Sie kommt an, wollen wir eine Runde Lego spielen? Bin nie ich. Ich finde das, wie gesagt, hervorragend, wenn das so für dich ist und so gut funktioniert. Da würde ich ja auch in meinem Leben nie dagegen irgendwie argumentieren oder so. Es ist alles okay. Nur ich sehe das und denke mir so, ich spiele hier nicht mit einem Lego-Männchen. Ah ja, das, ja, ja. Ist meine Welt. Nee, halt ja. Es ist nicht meine Welt, meine ich. Ich kann es nicht anders sagen. Ich sehe das und es ist für mich total unverständlich und deswegen habe ich das auch geschrieben, mit dass du mich trollst. Für mich ist es wirklich so, wie wenn mich jemand trollen würde. Es kommt mir einfach so vor, als ob mich da jemand trollt. Ja, und dieses Spielkonzept ist ja wirklich so in sich süchtig machend wie simpel. Du hast halt Levels von A bis Z, was ich schon mal sehr, sehr ultimativ charmant finde, dass man nicht, also es gibt auch immer bei jedem Spiel jetzt auch eine Open World. Das gibt's schon, ja, dass du in der Open World rumläufst und dann in die einzelnen Levels springst. Aber du musst großartig in der Open World nichts machen. Du kannst einfach von Level zu Level springen, weißt du? Ja. Und das finde ich so schön angenehm. Dieses ganze Rumgewitscher da und dieses ganze Rumge-GTA-re und Shadow of Gomordorte, das geht mir inzwischen wirklich derbe auf den Sack. Es geht mir hardcore auf den Sack, diese ganze Open-World-Scheiße. So, und das finde ich wirklich schön, dass man einfach nur. So, das Gameplay ist ja eigentlich, dass du halt diese Levels durchspielst und du hast ja oben so eine Steinchenspule, sage ich jetzt mal, die du voll kriegen kannst. Die sind nicht davon abhängig, ob du das Level schaffst oder nicht, aber du willst halt diese Spule voll kriegen. Und die kriegst du halt voll mit diesen Stats, diese Steine, die du da, wenn du irgendwelche Gegenstände kaputt schlägst, gibt's halt immer verschiedene Stats. Silberne für einen Zehner, goldene für einen Hunderter, blaue für einen Tausender, lilane für 10.000, so. Und du willst halt unbedingt noch so viel kaputt schlagen, so viele Steinchen sammeln, bis endlich da oben diese Spule voll ist und diesen fetten Sound kriegst und denkst, oh, ja, geil, jetzt habe ich's geschafft, so. Das macht so süchtig und es ist einfach so simpel und schön, das solltest du dir wirklich mal geben. Ich hab's ja probiert. Ist ja nicht so, dass ich das nie probiert hab. Welches Spiel war's denn? Welches? Gab es mal ein Spiel, wo du verschiedene aus verschiedenen Welten dabei hattest? Nee, das ist ja jetzt Lego Dimensions. Wäre jetzt nee, dann war das Herr der Ringe. Also auf jeden Fall war Gandalf mit dabei. Mhm. Ich weiß nicht, ob es Herr der Ringe oder Hobbit war, keine Ahnung. Ach, ja. Und Avengers habe ich auch mal probiert. Nee, du meinst das Lego Marvel Super Heroes. Oder so. Den Vorgänger. Das ist für mich. Es ist verständlich. Ist nicht mein Ding. Also, ich kann es nur so sagen. Es verfängt nicht, sagt man, glaube ich, dazu. Das muss ich jetzt nochmal sagen. Ich habe ja dieses Lego Dimensions auch mit diesem. Das hat ja ein Hörer. Ich schwöre es dir, das hat ein Hörer. Das kostet 100 Euro, das Teil. Da hast du halt das Spiel dabei. Dann hast du da so eine Plattform mit drei verschiedenen Sektoren. Ich habe mir die ganzen. Also, ich gucke ja die Videos, wenn das rauskommt, auch immer an. Also, Oder du erklärst es jetzt wahrscheinlich unseren Zuhörern. Ich erkläre das unseren Zuhörern, aber okay. Ich glaube nicht, dass du dieses Pad, hast du das schon mal gesehen? Ja, ja, ich habe sogar gesehen, wie man das zusammenbaut und so. Habe ich mir alles angeguckt. Wie, echt jetzt? Ja. Und da muss ich wirklich sagen, ich habe es, egal, jetzt habe ich es dir nochmal geschickt. So, und da hast du halt diese verschiedenen Flächen auf diesem Pad. Und wenn du dann irgendwie, da sind halt Figürchen mitgeschickt und ich musste mir einfach das Ghostbusters-Pack noch kaufen, ja, dass du dann mit Peter Wankman und so spielen konntest. Das musste ich mir einfach holen. Völlig überteuert, 25 Euro und so. Aber scheißegal, ich musste es mir holen. Scheißegal. So, und dann, wenn du halt da so eine Figur auf dieses Pad legst, wird der instant in das Spiel reinportiert, so, weißt du? Ja, ja. Reißt sich so ein Loch im Boden und du hast dann diese Figur im Spiel. Und es mit diesem Pad wird halt auch instant gearbeitet. Das heißt, wenn du irgendwie ein Rätsel lösen musst, dann musst du in deiner echten Welt mit diesem Pad irgendwas umstellen, so, weißt du? Hab ich mir alles angeguckt, Chris. Ja, das ist wirklich, also ich würde fast sagen, es ist echt ziemlich genial stellenweise gemacht und es ist wirklich, wirklich cool, so muss ich wirklich sagen, aber also wenn wir mal ein Neugeborenes kriegen sollen und es wird ein Junge, das wird zugeschissen mit Lego-Sachen. Ich habe so dermaßen Bock drauf. Ja, also wir haben natürlich auch Lego zu Hause, weil es gibt ja auch Lego für Mädchen und so. Ja, dieses Lego-Girl-Sachen und sowas ist doch nicht dasselbe, sind wir mal ehrlich. Honestly, wir wollen das Piratenschiff und so haben. Nö, mir macht es auch keinen Spaß mit diesen kleinen Bausteinen. Ich spiele lieber mit Playmobil. Wie, echt jetzt? Ja. Wenn ich mit meiner Tochter spiele ich lieber mit Playmobil. Oh Mann, das mochte ich nie so. Vielleicht liegt es am Alter. Nein, ich hatte ja auch als Kind Playmobil, da hatte ich auch diese Piratenburg und so und ich fand Lego immer geiler, weil es einfach, bei Playmobil bist du doch relativ limitiert und bei Lego bist du verdammt nochmal, ist hier die Welt offen. Ja, aber wir haben das Internet mittlerweile, da kannst du mit so einem Lego-Stein nicht mehr allzu viel, also, naja. Das gibt's doch gar nicht. Also heißt drum. Chris. Also, ich bin so street, ich würde einen Lego-Stein im Internet, also immer noch. Ich schalte jetzt hier ein Plädoyer für ein Ende der Sendung. Das ist damit gehalten. Ich hole mir jetzt Lego Dimensions und. Endlich habe ich ihn. Dann zacken wir am Chor endlich Lego Dimensions. Ja, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Zur großen Review von Lego Dimensions. Seid gespannt. Ich bin realistisch. Andere sind es nicht. Ein bisschen bin ich auch für sie. Ich kann ausgezahlt.